Lustig. Weißer Tee. Es ist jetzt weißer Tee, den ihr mitgebracht habt. Ja. Genau, aus China. Persönlich verpackt. Ihr wart in China? Ja, ja. Auf einer Teefarm mitarbeiten. Mhm. Ja, wir haben unseren Tee gemacht, den wir heute trinken. Ja, ja. Wann wartet denn das? Im August. Also Mitte August. Und da oben ist eine Teekiste. Mhm. Mit hinten, China White Tea. Und der Mr. Yang hat unterschrieben draußen. Und was ist eigentlich, ihr wollt schon immer mal wissen, was weißer Tee ist. Ich glaube, jetzt ist der Moment, um diese Frage zu stellen. Ja, weißer Tee ist weiß, wird weiß genannt, weil er so Härchen hat, so ganz feine, weiße. Und das haben die Blätter von der, nimm auch was in die Hand. Rauskommen. Mhm. Das sind die Babyblätter, das ist der Babytee. Genau. Und der wird. Sag mal, riechen, anfassen. Und der wird nicht fermentiert. Der ist nur 5% irgendwie fermentiert und ist, kann man trinken auch in der Nacht. Ja, und trinken endlos. Es ist eigentlich Medizin. Immer trinken. Naja, es gibt Tees, die sorgen dafür, dass du stehst in der Nacht, gell? Also wach. Na? Ich glaube, das geht bei mir schon lange nicht mehr. Wirklich wahr? Sehr lustig. Ich bin ein totaler Tee-Talk. Erklärst du, was du da jetzt machst? Entschuldigung. Ja, ich habe es jetzt außerdem verkehrt gemacht. Ich habe mit der linken Hand eingeschenkt. Also ich habe jetzt den Tee gieße ich als erstes mal auf und dann kriegt das Teapad, seht ihr das Tierchen da? Ja. Kriegt einmal kurz den Körper gewaschen, weil jetzt ist einmal der Staub vom Tee runter. Der Staub, der hat sich festgesetzt, unter anderem auf Lothars Unterarmen, was die Chinesen dann sehr amüsant gefunden haben und Chinesinnen, weil die haben so gut wie keine Körperbehaarung. Ah, okay. Und wer dann Körperbehaarung hat und Staub vorweisen kann, ist ja, das da. Ja, der ist das da. So lustig, wie man mit welchen Eigenschaften. Gibt es ein Sieb? Das heißt, du warst dann der Mr. White Tea. Nein, es gibt kein Sieb. Sieb haben wir nicht mehr. Okay. Sieb ist was für Feiglinge. Gut. Okay, gut. Da müsst ihr halt ein bisschen Teeblätter mit. Und jetzt mache ich den ersten Aufguss relativ flott. Also, das heißt, am Anfang oder. Man kann, es ist eigentlich wurscht, du kannst für alles eine Philosophie bringen. Ein bisschen länger ziehen lassen, ein bisschen kürzer ziehen lassen. Ich mache jetzt, nachdem wir 4 Personen sind, 2 Aufgüsse in die Kanne. Die linke Hand ist am Tisch, der Körper soll aufrecht sein. Nicht deiner, Tina, Ingrid's. Ist trotzdem gut als Handlung. Ja. Wenn man schon den ganzen Tag am Pumpen gesunken ist. Und wie man die Güte des Tees erfasst, das ist, man riecht am Deckel. Mhm. Das heißt, wenn da noch ein Geruch vom Tee enthalten ist, dann kannst du aufgießen. Und irgendwann merkst du, dass du nichts mehr schnupperst. Mhm. Dann gibt es neue Blätter rein, ja. Und dann gibt es die nächste Geschichte, dass man die Tasse also nur halb voll macht. Weil ganz voll wäre nicht sehr freundlich gegenüber dem Gast. Und man darf auch nicht selbst sich vergessen. Sonst fragen sich alle, was für ein Gesöff sie denn da trinken sollen, wenn die Teemasterin das nicht mittrinkt. Wie nimmt man die Teetasse? Mit dem Daumen und dem Zeigefinger und den Mittelfinger legst unten hin und die Damen dürfen den kleinen Finger abspreizen. Für die Herren ist das tabu. Lass es euch schmecken. Und dann bitte schlürfen. Gut. Jetzt sollte sich auf eurer Zunge etwas ein angenehmer Geschmack entfalten. Mhm. Ja. War sehr leicht. So. Mhm. Ja, sehr, der so fährt so rein wie so eine leichte Linkskurve. Oh. Also da. Und dann gibt es jetzt noch was. Ich glaube nicht, dass die Kurve fährt. Da alles hat jetzt eine Okay. Der Lothar hat seine Tasse ausgetrunken. Da alles hat was drinnen gelassen. Das heißt, schlecht? Ich lasse. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich lasse dich nur, solange du da was drinnen hast, in Ruhe. Verstehe. Du bekommst einen neuen Tee in dem Moment, wo du eine leere Tasse präsentierst. Ziehe ein, so wie die Tina. Ich Tee kriege, wenn ich eine leere Tasse habe. Ja, und dann gießt man eigentlich lustigerweise immer so ein bisschen über den Deckel. Warum das? Das ist der Geruch, der da im Deckel drinnen ist, auch noch hineingeht. Und die Härchen, ja, dass sie auch mitkommen, genau. Und ja, also das ist so die Dreifingertechnik, ja. Und man braucht ein bisschen Übung, dass man sich nicht dabei verbrüht. Mhm. Ja, was jetzt mit dem weißen Tee relativ relativ okay ist, weil der hat nur, da darf das Wasser 85 Grad maximal haben. Wenn du aber jetzt einen Oolong-Tee aufgießt, den gießen wir mit 100 Grad auf, oder? Oder 95? Ja, da bin ich mir eigentlich nicht genau sicher. Die einen also sagen immer, so, die anderen sagen so. Ich habe immer nur gehört unter 100. Unter 100. Aber ja. Selbst wenn du dann also 10 Grad höher bist, dann ist das eben schon ein bisschen heißer. Natürlich, ja? Natürlich. Und dann machst du also jetzt und dann machst du eins eigentlich, ups, zwei, drei. Und das Nette ist in China, wenn du dann sagst, oh, jetzt habe ich vergessen, das Sieb auf die Kanne zu legen oder so. So wie die Australier, no worries. Mhm. Also sämtliche Fragen, wie heiß, wie viel, haben sie immer beantwortet mit schau, probier, mach und wie auch immer. Also es gibt nur, und das wird vielleicht den Alois interessieren, ein Verfahren, um Tee vergleichbar zu machen. Das heißt, da gibt es ein standardisiertes Testverfahren, bestimmte Gramm, bestimmte Temperatur. Und da holt man nicht das Optimum aus dem Tee raus, sondern macht nur die Tees zum Testen vergleichbar. Das finde ich ganz interessant eigentlich. Mhm. Aber was heißt das jetzt genau zum Testen vergleichbar? Dass einfach, was weiß ich, ein Tee-Exporteur wird kommt. Wird dreimal aufgegossen oder? Einmal. Ein Tee-Exporteur kommt auf die Teefarm und sagt, was hast du für Tees? Und das muss jetzt irgendwie normieren, den Geschmack. Das heißt, er nimmt jetzt diese 12 Teesorten des Tee-Farmers und macht nach einem standardisierten Verfahren so Testschalen-Tee, wo er nicht auf die individuellen Geschichten der einzelnen Tees eingeht, sondern nur dieses standardisierte Verfahren. Und dann kann er die eben vergleichen. Mhm. Und dann tut er die so rein, dass ihm das, was am besten für sein Konzept passt, einfach vorne steht und die am weitesten weg wird er halt dann irgendwie vernachlässigen oder vergessen. Mhm. Und dann kannst du natürlich alles, was du machst und kannst, mit dem Favoritentee dann im individuellen Gebräu machen. Mhm. Ja. Und was ich sehr nett finde an dieser chinesischen Tee-Geschichte ist, dass es einfach so nass daherkommt. Also man kann da reinschütten, dieses Rind kriegt es über den Kopf immer und freut sich immer, die Verbindung zwischen Wasser und Erde durchs Viech. Dem schütten wir das über den Kopf. Büffel. Der Büffel, genau. Wir haben ja auch auf der Teeplantage gegessen, also so wie halt die Arbeiter gegessen haben und auch essen? Der Chef. Es gibt alles. Und das Nette an dem Essen ist, also wir haben da 14 Tage gelebt und ich war so gesund wie noch nie in meinem Leben. Ich habe Nägel gehabt, die waren fest, ich habe Haare gehabt, die sind gestanden, ja. Eine super Haut. Du hast im Prinzip von allen Elementen hast du was am Tisch. Also im Süden von China gibt es Reis, im Norden ist der Reis spielt keine so große Rolle. Mhm. Aber im Süden, wo wir waren, also das heißt, du hast eine Reisschale gehabt und du hast das Congee gehabt. Das ist dieses, das gibt es in der Küche zu sehen, wenn es dich interessiert. Das ist eine Schale Reis mit 10-facher Menge Wasser, gekocht über 3, 4, 5 Stunden. Mhm. Da zerkocht sich der Reis, da kommt kein Salz dazu und sonst gar nichts. Und das, also das kannst du auch haben. Also das trinkst dann. Das schmeckt noch nichts. Es ist nämlich auch eine, also so wie die Farbenlehre erlaubt sich die chinesische Küche die Fadesse, das Geschmacklose. Also es hat immer wieder eine Suppe gegeben, also ein Teil der Mahlzeit ist immer auch eine Suppe und es hat immer wieder Suppen gegeben, die haben auf gut Deutsch gesagt nach nichts geschmeckt. Mhm. Ja, die waren geschmacklos. Mhm. Da wird einfach nur die Flüssigkeit getrunken. Mhm. Du trinkst doch nichts zum Essen. Also du hast eben dann die Suppe. Und dann gibt es sehr viele Gemüse, die sind meistens separat zubereitet und gekocht. Dann gibt es eine Schale mit irgendeinem Fleisch, einem Fisch, Ei mit Tomate, Gurke und Chinakohl kommt ganz oft vor in gekochter Form, also roh fast gar nichts. Mhm. Und dann natürlich diese herrlichen Tiere mit allem, was drin und dran ist. Also die Hühnerkrallen, die kennen wir ja alle, ja. Aber als der erste Gockelhahn in dieser Schale, der Schwamm, mich mit seinen Augen anschaute und ich den Kamm sah, also den Schnabel, also da habe ich dann schon einmal ein bisschen geschaut. Ja. Ich habe vor 2 Wochen Hahnenkämme wieder gegessen. Ja, das war du mit dir, bei deinem Geburtstag war das im Wetter, gell, am 16. Nein, aber jetzt wieder. Ach so. Und zwar in zweierlei Form, in der ganz weichen Variante und in der aufgepoppten wie Popcorn, ganz knusprig, super. Schaut das an. Mhm. Salzig, bisschen. Nein, waren jetzt gar nicht, also sind offensichtlich nicht gesalzen worden. Ich muss jetzt sagen, dieses, wie heißt dieses, der geschmacklose Reis, der sehr flüssig eben. Congee, glaube ich. Also ich hoffe, das ist wie so eine Reissuppe, schmeckt nach nichts und kriegst zum Frühstück. Mhm. Und du weißt, da musst du jetzt durch, weil sonst wirst du Hunger haben, bis um 11.40 Uhr das nächste Essen kommt. Ich habe gerne einen Buttertoast in der Früh. aber wenn man sich darauf einlässt, dann findet man gleich daneben eben so eine Schale mit Sojabohnen, die recht gewürzt sind. Mhm. Und die gibt man sie rein und dann so ein bisschen Kraut und Eier dazu. Das heißt, die Sojabohnen sind gekocht, aber die Edamame. Die Edamame, ja, genau. Und das sind die einzelnen Bohnen. Genau. Genau. Und die schmecken aber sehr eher salzig. Das heißt, wenn man jetzt quasi… Weil sie gesalzen sind, oder? Weil sie gesalzen worden sind, weil sie wirklich gewürzt wurden, okay. Abgeschmeckt wurden. Weil ich habe… Knoblauch. Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, genau. Aber ich habe jetzt zweimal Edamame gemacht, weil ich es am Karmelitermarkt gekriegt habe. Ja. Und jetzt bin ich gerade am Herumexperimentieren, ja, was ich damit mache. Und dieses Verblüffende ist, dass man praktisch 9/10 von diesem eher geschmacklosen Reis praktisch hat und mit 1/10 dieser Bohnen vermischt und du hast ein wundervolles, schmeckendes Frühstück. Und noch was, du hast, also was immer, sauer vergorenes Gemüse kommt auch zum Frühstück vor. Ja. Und dann haben sie so Dampfbrötchen wegen uns Westlern dann auch noch herbeigeholt. Das war dann auch ganz spannend. Die Buben haben das recht geliebt. Ach, die waren auch dabei. Die waren auch dabei, die haben auch mitgemacht. Und manchmal waren die Dampfbrötchen, manchmal waren es Teigtaschen gefüllt mit Reis. Also das hat es auch gegeben. Und ich habe jetzt seit China esse ich also in der Früh auch immer so 1-2 Schalen Congee. Und jetzt habe ich die geniale Idee gefunden, wie ich das mache. Ich mixe das mit Sauerkraut. Klingt wahnsinnig gesund. Na, und das ist total lecker. Die Tina, das ist nicht so. Was ist denn, in welchem Land bist denn du eher daheim beim Essen? Du hast ein bisschen skeptisch jetzt gewirkt bei dieser ganzen Konsum. Ja, also, tut mir leid, wenn ich mir das vorstelle, das wird jetzt, ich kann mir das vorstellen, es schmeckt nach nichts, man trinkt es, aber man hat halt keine Freude dran. Also ich hätte sicher keine Freude, ich würde mir sicherlich auch adaptieren, aber... Stellen wird es mir nicht. Ich bin beeindruckt, dass du das jetzt weiter zu dir nimmst und dann noch Sauerkraut reinschüttest. Würdest du das essen? Selbstverständlich. Aber ich glaube jetzt, das ist jetzt einmal etwas Grundsätzliches. Das heißt ja nicht, dass ich das immer machen würde. Ich habe ein Erlebnis gehabt als Kind. Ich habe praktisch richtig hungern müssen, weil ich damals Probleme gehabt habe mit der Haut. Und dann habe ich an dem Tag, an dem ich das erste Mal eine weiße Semmel essen habe dürfen, war Sonntag, Bäckereien waren nicht offen, mein Vater ist ins Wirtshaus und hat dort eine alte Semmel geholt. Und ich habe die Semmel langsam gekaut und das war der beste Geschmack. Mir hat noch nichts geschmeckt, nicht wirklich, aber ich habe damals das Gefühl gehabt, das ist der beste Geschmack meines Lebens. Also das Prinzip, glaube ich, das jetzt Lothar und Ingrid beschrieben haben, basiert darauf, wenn ich was ganz Geschmackloses habe, ja, und dann eine kleine Dosis Geschmack dazu gibt, dann kriegt das eine ganz andere Dimension, also wenn ich von vorher schon was völlig Überwürztes habe. Warum jetzt sage ich, würde das essen, wenn ich jetzt Gemüse mache, was ich nicht kenne oder herangehe, dann schaue ich mir immer zuerst den puren Geschmack an. Nicht salzen, nicht, also ich versuche das immer so ohne Einfluss zu kochen und schaue einmal, was ist das Geschmackserlebnis, was habe ich ganz wenig, dann versuche ich das erst langsam zu beeinflussen und nicht gleich irgendwie die Gewürzmischung drüber zu haben. Sonst, glaube ich, ist Kochen, wie sollte man sagen, das ist beim Kochen zwischen, ich habe das Handwerk gelernt, aber ich mache es halt einfach so, wie ich es einmal gelernt habe, um auf das Stichwort Handwerk zu kommen. Und die anderen Leute, die sich Gedanken drüber machen, da gibt's dann halt ein paar, die sich zum Künstler entwickeln und die sind mit Recht keine Handwerker mehr, weil die Handwerker sind die 90%, die sich keine Gedanken machen, die sie machen, wie sie es irgendwann einmal in der Ausbildung gelernt haben, um gleich einmal provokant zu sein. Ja. Die Handwerker, das sind dann die Banausen. Also die bei den kulinarischen Banausen, und Banausen kommt ja von Köchen. Bei den Köchen ist es eindeutig so, ja. Also fast keiner der gelernten Köche kann wirklich gut kochen. Das ist aber eine steile These. Sondern? Das, was sie machen in den Wirtshäusern und in den, weiß ich nicht, und in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen, ist nicht gut kochen. Das tut mir leid. Gehst du selten essen? Ja, okay. Ja. So, ich glaube, das ist. Aber da stimme ich da eigentlich zu, weil häufig, wenn man essen geht und es nicht ein wirklich tolles Restaurant ist, ich bin meistens enttäuscht, weil wenn ich nicht den Eindruck habe, dass es jetzt so gute, liebevoll zubereitete Nahrung ist. Also muss der Leiter recht geben. Und warum macht jemand, der was gelernt hat und hoffentlich Liebe dazu hat, ja, wenn er das hat, warum macht er dann Convenience Food? Dann würde es mir keinen Spaß machen. Ich muss erzählen, ich war in Finnland in einem Kloster, als Klostergärtner. Und was der alles macht? So ein Jahr hinter euch? So ein Jahr? Nein, das war in meiner Studentenzeit. Da habe ich meine Freundin verlassen oder irgendwas. Da haben wir gedacht, jetzt geht's Kloster. Nein, also das wollte ich schon immer mal. Ich habe so ein Buch gehabt, Jobben im Ausland. Nein, und da, als Klostergärtner, genau. Und das war einfach, da hat ein Koch gekocht für uns alle und auch für die Touristen, die kommen sind. Und einige Jahre später war ich wieder dort. Mhm. Es war dasselbe Essen, aber es hat anders geschmeckt. Und ich bin dann in die Küche gegangen und habe gefragt, wo ist der Koch? Den hat es nicht mehr gegeben. Der ist einfach ersetzt worden durch Sachen, die man dann in dieser Küche aufwärmt, zubereitet. Und es war einfach ein verblüffender Kontrast, 1:10. Mhm. Also 9 Punkte war es vorher mit Koch, 1 vorher, nachher. Mhm. Und seitdem bin ich echt, dass ich sage, es ist ein Faktor. Mhm. Aber, ja. Und ich muss jetzt aber trotzdem noch was, also darf ich noch was ergänzen zu diesem Essen, weil das nämlich ganz wichtig ist. Was ist der Unterschied zu diesem Essen, das wir jetzt hier im chinesischen Restaurant kennen oder wie wir es hier haben. In China hat es einfach diese Schüsseln am Tisch gegeben und du hast dir immer das selber aussuchen können mit deinen Stäbchen. Das heißt, du bist genau auf die 80% Nahrung gekommen, die du eigentlich essen solltest, weil es mit den Stäbchen einfach nicht so reinhaberst. Mhm. In der Regel. Ja. Man wird da nicht. Und was ich vergessen habe zu sagen, ist, dass sie so von den Elementen her, sie haben halt alles drinnen. Sie haben das Glibberige drinnen, sie haben das Scharfe drinnen, sie haben das Knackige drinnen. Und zum Beispiel einmal haben sie uns erzählt, ja, das ist eine regionale Spezialität, das wird in Rotwein gekocht. Was war das? Das war eine fingerdicke, also eine daumendicke Speckschwarten mit einem Fleischanteil von einem Drittel und zwei Drittel feistes Fett. Mhm. Ja. Und das hat großartig geschmeckt, aber das ist natürlich, nachdem wir hier so ganz anders im Westen erzogen worden sind. Ja. Also meine Töchter wären schreiend davon gelaufen. Ja, ja. Fehlerziehung. Da kann ich nicht. Jetzt sind wir nicht besser. Eindeutig was falsch gemacht. Ja, aber ja. Gut, wenn du in China dann auch zur Vernunft kommst. Nein, das ging nicht von mir aus. Also das ist schon ihr eigenes mit ihren Peers. Ja, also was... Und ich muss noch eins berichten von diesem chinesischen Essen. Man trinkt nicht beim Essen, weil einfach alles, was da so an Schüsseln herumsteht, sehr flüssig daherkommt. Mhm. Und wir sind eigentlich immer aufgefallen, dass wir einfach nach Wasser geschrien haben, also mit Wassergläsern durch die Gegend gegangen sind. Und das war aber einleuchtend, weil man eben Flüssiges zu sich nimmt. Nein, da muss ich auch widersprechen. Das habe ich bis jetzt nicht verstanden, warum man Wasser zum Essen trinkt. Habe ich bis jetzt nicht verstanden. Ich verstehe, dass man bestimmte Flüssigkeiten zu sich nimmt. Da kann man jetzt auch wieder dagegen sprechen. Ich verstehe, dass man Wein zum Essen trinkt, weil es einfach gut schmeckt und weil es Koinzidenzen ergibt und zusammen, also Geschmäcker, die zusammenkommen. Wasser trinkt man, um eine Flüssigkeit zu sich nehmen. Das muss ich nicht beim Essen. Ja? Das kann ich irgendwann machen. Also warum sie Leute so verbissen in Europa Wasser zum Essen bestellen, ist mir nicht nachvollziehbar. Mir auch nicht, aber ich tue es. Ich trinke auch viel Wasser. Aber das ist ja wieder was anderes. Aber ich muss es ja nicht. Aber warum manche trinken ja dann nur zum Essen das Wasser? Ja? Wasser trinke ich den ganzen Tag, wenn ich Flüssigkeit brauche. So machen es die Chinesen auch. Die dann eine Teeblatt dann rein, dann trinken sie den ganzen Tag Wasser, aber beim Essen selbst nicht. Ja, aber da brauche ich es ja nicht. Da bin ich eh beschäftigt. Ja. Wozu soll ich da was nach nichts schmeckt? Ja, aber wozu trinke ich was nach überhaupt nichts schmeckt? Ich habe schon manchmal Durst beim Essen. Also so, dass ich das Gefühl habe, geht mir schon so. Wenn ihr Chinesin wäre, dann würde ich jetzt sagen, weil eurem Essen die Flüssigkeit fehlt. Das könnte zum Beispiel ein gutes Argument sein, ja. Also wenn ich so zwei Leberkäse mal isst, dann muss ich nachher echter Wasser trinken, weil sonst da passt aber besser ein Bier. Ja, aber kommt auf, was man dann nachher macht. Ja. Dann ist das Wasser nur die Notlösung, das ist ja wieder was anderes. Dass ich das überlebe, die zwei Leberkäse. Bin schon froh, wenn du keinen Energy-Drink dazu trinkst. Ich sage jetzt nicht, was ich da an Bösartigkeiten mir vorstellen kann. Das Schöne an diesem Podcast ist, dass man in der Minute 19 auch die Begrüßung machen kann. Ich begrüße alle, die dabei sind bei Lobster und Tentakel Nummer 57, dem Podcast, bei dem es ums Lernen geht. Heute zum Thema Handwerk. Ein Handwerk nämlich nicht erlernen, sondern über das Handwerk etwas lernen, dass man in deinem Fall, Tina, nachher eine Ausstellung oder macht über das, was man gelernt hat. Du hast also das Handwerk kennengelernt im letzten Jahr. Tina Zickler, danke, dass du zu uns gekommen bist. Hallo Ludwig. Mit dabei ist Ingrid Rachbauer als Gastgeberin. Danke Ingrid, dass wir da bei dir deiner Teezeremonie folgen dürfen. Und Alois Schörkuber, der uns auch besucht hat. Und vielen Dank, dass du gekommen bist. Bitte sehr. Ich sollte vielleicht einen Satz dazu sagen, Alois. Ich habe dringend gebeten, dass du kommst, weil wir nämlich, Stichwort Handwerk, von einem Imker eine Flasche Met Honigwein bekommen haben. Und er wäre so interessiert, dass wir ihm darüber erzählen, wie er schmeckt. Und ich habe kein Vokabular und handwerklich bin ich nicht gut genug darüber zu reden. Ich auch nicht, zu deiner Beruhigung. Ja, aber du kannst es ja bei Wein sehr gut, oder? Ist es nicht? Ist mal ich behaupte, ich kann es bei Wein nicht, aber ich kann gut dagegen reden. Okay. Bei Wein, das ist. Dann probieren wir das Ganze aus. Also, wir werden einmal den Honigwein aus dem Kühlfach nehmen. Ich habe geschaut, dass die Temperatur passt. Er sagt zwischen 9 und 11 Grad. Also, ich habe den jetzt einmal oben reingegeben. Wir reden über das Handwerk und deine Ausstellung, die im Museum für angewandte Kunst Mitte Dezember startet. Genau. Es wirkt so, wie wenn schon alles fertig ist jetzt Anfang Oktober. Oder sagst du, es ist weit nicht so? Nein, es ist, sagen wir so, wir sind schon weit fortgeschritten. Die Auswahl ist getroffen. Also es ist eine relativ große Ausstellung in den oberen Ausstellungshallen vom Museum für angewandte Kunst. Also 1200 Quadratmeter, das ist schon Fläche, da kann man was machen. Aber es ist ja auch ein sehr großes Thema. Lass mich das auf Fußballfelder herunterbrechen. 1200 Quadratmeter. Das war eine Schulklasse, sind 50 Quadratmeter. Das sind dann schon, zwei Schulklassen sind 100, das sind 20 Schulklassen. Mhm. Okay, lassen wir es auf Schulklassen. Das ist am Gelände, wo die Stefan Sagmeister-Ausstellung war wahrscheinlich, oder? Die Happy Show. Die Happy Show, die war ja verteilt in verschiedene Räume. Nein, das ist da, wo die Josef-Frank-Ausstellung war. Habt ihr die gesehen? Die war fantastisch. Also eine sehr gute Ausstellung, wie ich fand. Mhm. Und genau da wird es sein. Ah, sehr schön. Und ich bin ja eigentlich über die Schwadrons draufgekommen. Da haben wir ja auch mal bei dem Podcast gesprochen. Gebrüder Schwadron, genau. Du bist nach Wien gekommen, hast gesagt, wie kannst du Wien kennenlernen? Am besten durch eine Spurensuche. Und du hast die Fliesen und Kacheln, diesen Unterschied haben wir gelernt, der Gebrüder Schwadrons gefunden und darüber eben auch mit Hilfe von Wienerinnen und Wienern, die Fotos gemacht haben aus ihren Häusern, unglaubliche Geschichten gefunden, die du dann in einer Ausstellung dann. Genau, es waren sogar noch zwei Ausstellungen. Also es gab die erste Ausstellung, die war im Jänner 2014. Und da hat die Fotografin Lisa Raskel ganz viele Zinshäuser, also die Stiegenhäuser von den Zinshäusern fotografiert in Wien, weil das ist ja so ein Charakteristikum eigentlich, die Gestaltung. Und Vestibül heißt es, gell? Oder? Ja, kann man sagen. Vestibül finde ich ein bisschen pathetisch, also Stiegenhaus finde ich eigentlich passender. Und das Entscheidende war ja, dass dadurch, dass die Familie, es war eine jüdische Familie, die aus Galizien gekommen ist in 1880er Jahren, heute würde man sagen Wirtschaftsflüchtlinge. Und die haben ja von 1899 bis 1938 dieses Unternehmen gehabt. Also, und das, die haben mit Baukeramik gehandelt und sie haben halt Stiegenhäuser und öffentliche Gebäude mit Keramik und Fliesen ausgestattet. Und eigentlich über die Beschäftigung mit denen und dieses Aufenthalt in den Stiegenhäusern bin ich zum Handwerksthema gekommen, weil man natürlich es dort immer so ist, in den Stiegenhäusern in Wien, die Arbeiten der Gewerke sind aufeinander eigentlich aufs Schönste abgestimmt. Also so. Gewerk ist so ein Produkt aus dem Stück. Nein, Gewerk ist eigentlich, also der verschiedenen Handwerksbereiche eigentlich. Und das nennt man Gewerk. Und zum Beispiel die Handläufe von den Treppenaufgängen, die Gitter von den Aufzugskabinen, dann die Fenster und alles ist eigentlich, passt zusammen erstens mal und es ist halt auch handwerklich gut gearbeitet. Und wenn man sich diese Häuser heute anschaut, die haben jetzt über 100 Jahre auf dem Buckel und sie sind, wenn man sie ein bisschen pflegt und erhält, sind sie eigentlich noch in einem sehr, sehr schönen Zustand und man fragt sich halt automatisch, warum bauen wir heute eigentlich so, wie wir bauen für die nächsten 30 Jahre. Häufig sehen die Häuser aus, wenn man mal dagegen tritt, es würden sie zusammenbrechen. Und das war eine Antwort drauf, warum man das nicht macht. Na, ich finde es schon lustig, also so, sich das nochmal zu überlegen, wenn man die Ägypter haben sicherlich auch nicht dabei, also so, wären nie auf die Idee gekommen, was zu bauen, was nur für 30 Jahre dauert, oder also überhaupt, man konnte nicht anders. Ja, die konnten nicht anders, sie konnten nicht anders als sehr haltbare Pyramiden bauen. Und, ich glaube, die hatten noch kein Wirtschaftswunder. Ja, und die Ägypter wussten ja nicht, dass sie die Welt ruinieren. Wir wissen ja, dass wir die Welt ruinieren, also dass das sowieso wahrscheinlich nicht mehr sinnvoll ist. Für länger über 30 Jahre zu bauen. Für mehrere Generationen zu denken. Gleichzeitig machen wir ja die Welt kaputt. Ja, ja. Also das ja, wir sind, das ist es ja eigentlich gerade, dass wir, obwohl wir wissen, dass wir eigentlich mit unseren Ressourcen nachhaltig umgehen sollten, bauen wir in dem Stil. Und das hat mich auch, irgendwie hat mich das zum Thema Handwerk geführt und weil mich eigentlich so bestimmte Aspekte vom Handwerk sehr interessieren. Also so, weil das Handwerk war immer, man ist immer vernünftig mit den Ressourcen und den Materialien umgegangen, immer also sparsam und effizient und man hat immer versucht, auch clevere Problemlösungen zu finden und das sind lauter, also dieser achtsame Umgang eigentlich mit den Dingen, das gefällt mir sehr dran und auch das Nachhaltige gefällt mir dran, dann auch reparieren können. Ja, reparieren können, das ist auch ein wichtiger Aspekt und halt auch einfach, dass vieles so mit Erfahrung auch zusammenhängt. Also ein Handwerk, Richard Sennett, der nächsten Sonntag nach Wien kommt und eine Lecture zum Thema Handwerk hält im MAG. Ich habe ihn eingeladen. Ist wer? Richard Sennett, der berühmte Soziologe, der 2008 hat ein Buch geschrieben, The Craftsman. Und also der ist schon einer der führenden Denker, was jetzt dieses Thema auch betrifft. Der hat halt mal auch darüber geschrieben, über die berühmten 10.000 Stunden. Man muss irgendwie, bevor man irgendwas kann, egal ob es jetzt Klavierspielen ist oder ob es jetzt Sporteln ist oder ob es ein Handwerk ist oder auch Backen oder Kochen, man muss es eine bestimmte Zeit lang machen. Und das finde ich auch gerade dieser Vergleich von ihm, dass er Handwerker auch mit Chirurgen oder Musikern oder Sportlern vergleicht, hat für mich sehr viel. Ich habe gerade dividiert, das sind 1250 Tage, das wären durch 300, ja, 4 Jahre. Ja. Also Radiohandwerk, Alois, wir haben das Radiohandwerk gelernt, also wirkliches Handwerk. Mhm. Und ich glaube auch, 4 Jahre das zu machen, hat man erst einmal so das Gefühl. Aber man wird ja beim Radio machen nicht, muss man 4 Jahre warten, bis man die erste Sendung machen darf. Das ist vielleicht, war das eh ganz gut. Aber es ist ja zum Beispiel so, ich habe mal eine Dokumentation, einen Film gesehen, da ging es um den Thunfisch und dass die Thunfische halt aussterben. Und da haben sie auch in diesem Doc-Film haben sie auch gezeigt, zum Beispiel in Japan, ein Sushi-Koch, der macht nicht nur 3 Jahre eine Ausbildung, der macht, glaube ich, 7 Jahre die Ausbildung und die ersten 3 Jahre, also es wie bei den Radiomachern, rührt er nur den Reis. Und dann kann er aber Reis rühren. Interessant. Ja, da habe ich ein großes Gegenargument. Da habe ich mehrere große Streitigkeiten schon gehabt. Also das erste ist, der Stefan Hensler hat bei mehreren Sushi-Wettbewerben teilgenommen. Ein deutscher Koch, ja, ein deutscher Fernsehkoch. Die Japaner haben 7 Jahre die Ausbildung gemacht und beim Testessen war das vom Stefan Hensler, der es halt aus einem Buch in 3 Tagen gemacht hat, ist besser, hat besser abgeschnitten. Dann muss ich sagen, dann gibt's offensichtlich in Japan einen Brauch, den würde ich dann anwenden, wenn ich das gemacht habe, ja. Weil da hätte ich dann ein großes Problem. Ich glaube, da geht's um ganz was anderes, ja. Da geht's um Demut und geht's nicht um das große Können, ja. Können ist auch was. Natürlich, wenn ich was lang übe, dann kann ich's gut. Aber es gibt viele Sachen, die kannst du nicht in 3 Tagen lernen. Das muss ja, es gibt genug, werden. Die das in 7 Jahren auch nicht lernen. Ja, das auch. Das ja, ist schon richtig. Dieses, und damit. Naja, kannst du nicht den Umkehrschluss machen. Ich brauche da nur Antworten. Hast du jemals in deinem Leben versucht, was Handwerkliches zu erlernen? Also sowas. Nein, aber das hat wieder ganz andere Gründe, das würde jetzt zu weit gehen. Aber ich kann dir zumindest sagen, dass ich nach abgebrochenem Studium 15 Jahre in einer Aufzugsfirma handwerklich gearbeitet habe, aber ich war nicht gut diese Welt ganz genau kenne. Das glaube ich dir, aber ich habe mal zum Beispiel die erste Ausbildung, die ich nach meiner Schule begonnen habe, war tatsächlich eine Schneiderlehre, weil ich wollte eigentlich Kostüme fürs Theater machen. Und das habe ich ein Jahr gemacht und weil ich der Überzeugung war, man muss es können. Und ich finde schon, wenn man einmal so eine Erfahrung gemacht hat, so eine händische Erfahrung, dass du was übst, um das ein Gefühl zu kriegen. Also zum Beispiel, wenn man mit Stoffen arbeitet, das hat ganz viel mit Übung und Training zu tun. Dem habe ich ja nicht widersprochen. Na, so hatte ich die verstanden. Okay, dann hat sich das missverstanden. Also ich habe jetzt aufgelesen. Das nur beim Sushi-Koch, also weil ich glaube, das ist ein schlechtes Beispiel. Es ist ein ganz schlechtes Beispiel fürs Handwerk. Es wird aber immer verwendet. Darum habe ich widersprochen. Ja. Okay, also gut, wir sind eh d'accord. Das wollte ich ja fragen. Du hast dein Handwerk kennengelernt? Also ich kann auch ein anderes Beispiel geben, weil das japanischer Koch in einer Küche, ich habe ihn interviewt, wo es darum gegangen ist, schneiden. Die können ja ganz kunstvoll schneiden. Ja. Da leuchtet es mir fast ein bisschen mehr ein. Ja, er hat mir halt gesagt, dass er das auch nicht 7 Jahre, aber 1 Jahr hat er nur diese ganzen Schnitttechnischen lernen müssen. Und während er mir das Interview gegeben hat, ja, also er hat mich immer angeschaut, hat mit mir gesprochen, das ist übersetzt worden, das heißt, es war auf Englisch und es war alles ziemlich kompliziert. Er hat einen riesengroßen Rettich in der Hand gehabt und hat nachher ein weißes Blatt Papier gehabt, das also aus vom Rettich runtergeschnitten. Ganz gleichmäßig, man hat fast durchschauen können und er hat aus dem Rest am Baum geschnitzt. So. Also das war schon viel, für mich was üben. Anderes, als wir das mit dem Reis üben. Kochen. Ja, genau. Genau, das muss man üben. Die also Mondscheinsonate muss da auch üben. Aber das beim Sushi hat nur deshalb, da bin ich nur deshalb so skeptisch, weil beim Sushi mich fasziniert nicht die Tatsache, dass das eine große Kunst ist, Sushi zu machen. Es ist ganz leicht, Sushi zu machen. Die große geniale Idee ist, dass ich ohne Großkochtechniken oder sonst irgendwas machen muss, ein großartiges Produkt aus hervorragenden Produkten. Und wenn die Produkte verdorben sind, ist Sushi, sage ich jetzt einmal, scheiße. Ja. Und dann wird ja immer das Beispiel von dem Sushi-Koch genommen und das passt für mich nicht ganz. Nur um das ist. Okay. Zeigt nicht ganz, was man beim Handwerk wirklich können muss. Und weil du das da zuerst gesagt hast, ganz interessant, ich habe in Ferialpraxis gearbeitet und in dem Fall in der Molkerei und da ist es darum gegangen, bei einem Gerät irgendwas die Milchkannen auszuleeren und die aufzubringen und das schnell zu machen und so. Und dann hat der Herr Gerstner, hat er geheißen, hat gesagt, du hast noch nicht den Vorall heraus. Und das ist, finde ich, sowas, ich weiß ja gar nicht, wie man das genau übersetzt, ja. Aber der Fall ist, wenn man es verstanden hat, wie es geht, wenn man es kann, ja. Und das ist für mich sowas, gute Handwerker haben einen Fall heraus, ja. Aber das würde für einen Mathematiker ja auch gelten. Ja, also das ist ja Handwerk. Ja, das ist ja interessant, zum Beispiel gerade Senne, der hat ja so ein, klar, Handwerk ist Handwerk auf eine Art, aber gleichzeitig dehnt er ja diese Betrachtung eigentlich aus. Also so wie ich vorhin schon gesagt habe, dass er halt Handwerker mit Musikern und mit Sportlern verbindet. Und das ist es halt, das ist eigentlich so auch ein bestimmtes Können. Wo geht die Trennung zur Kunst? Also die Mondscheinsonate dann zu komponieren, würde man ja nicht als Handwerk. Aber das ist ein Kreativ. Also die Mondscheinsonate komponieren und ausführen, das ist ja nochmal ein Unterschied. Also das ist ein großer Unterschied. Aber ich glaube, dieses, dass man was kann, das dauert einfach eine gewisse Zeit. Und dann dieses, wie heißt dieses Wort? Kannst du es bitte nochmal sagen, Alois? Vorall. Man hat den Vorall heraus. Ja, das brauchen wir halt. Und was ich sehr interessant fand, ich war jetzt gerade im Bregenzer Wald. Könnte ich mit Erfahrung oder mit Vorteil oder sonst irgendwie zu tun? Ich weiß es nicht genau. Ich würde sagen, die Technik. Es ist Erfahrung und man muss ein Gefühl, ein Gespür dafür haben. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich war gerade jetzt 2 Tage im Bregenzer Wald, um Peter Zumter, den Architekten, zu interviewen, der ja mit den Handwerkern im Bregenzer Wald diesen Werkraum auch gebaut hat. Und da waren bestimmte Gespräche, hat man geführt im Kontext einer Ausstellung, die dort gerade lief. Und da hat sowohl ein Schmied gesprochen, als auch ein Tischler. Und der Tischler, der war vorher Waldbegeher. Und wie der über Holz gesprochen hat, das hat mich also sowas von beeindruckt, wie er einfach über das Material gesprochen hat. Ich glaube, wie der das betrachtet, was der in dem sieht oder auch wie er das erspürt, das hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Da kann ich was beitragen dazu. Ich habe eine Sendung gemacht über die Renovierung eines Hotels in Hittisau. 3 Werkraumtischler sind gestanden. Was mich fasziniert hat, ist, die sind bei einem gestanden, wo nur einer das besser verstanden hat als wie die anderen zwei. Der eine hat mir zum Beispiel gesagt, ich kann diese Art von Holzbearbeitung gut, aber mein Kollege macht das andere in dem Hotel, weil das habe ich auch, das empfehle ich auch, weil ich kann es nicht so gut, der kann es besser. Wie drei Tischler in Niederösterreich würden die keiner mit dem anderen reden, weil sie alle ums Geschäft neidig sind. Dort sind drei gestanden und wie kleine Kinder waren sie fasziniert, wie der eine den anderen das erklärt und wie sie nachgefragt haben, wie er das macht. Also das ist Handwerk der Höchstklasse natürlich. Mhm. Also die Werkraumidee ist überhaupt großartig. Mhm. Werkraumidee, wenn man das... Das kommt ja auch vor nach der Ausstellung. Ja, das ist im zweiten Kapitel, das heißt Perspektiven, das Kapitel, da geht es eigentlich darum, zu zeigen, was ist eigentlich wichtig, was hilft dem Handwerk, sich sozusagen auch in der Welt zu positionieren und als einfach auch voranzukommen, weil häufig sind ja Handwerker Einzelkämpfer und haben es auch schon schwer. Also wenn man sich das überlegt, was sie alles machen müssen, von Angebote schreiben, mit den Kunden Kontakt haben, dann die Arbeit ausführen, dann die ganzen Abrechnungen und das ist ja, dann sollen sie noch eine Website haben und die natürlich pflegen und aktualisieren und diese ganzen Geschichten, was an die Leute herangetragen wird, das ist, glaube ich, teilweise fühlen die sich alle überlastet. Und die Idee halt vom Werk, also wir werden den Werkraum in der Ausstellung präsentieren halt, wir zeigen da ein Modell vom Werkraum und zwei Arbeiten von zwei Handwerkern, weil der Werkraum ist, ist vor ungefähr 20 Jahren gegründet worden und die Idee war, dass sich die Handwerker von der Region zusammentun, um sich am Markt zu positionieren und zum Beispiel gemeinsame Aufträge zu erreichen und überhaupt ein Kompetenzzentrum eigentlich zu schaffen. Und sie haben dann zum ersten Mal, das hing auch mit dem EU-Anschluss praktisch von Österreich zusammen, weil man gesehen hat, ja, die Märkte werden größer, da müssen wir uns irgendwie orientieren. Das hat mir Renate Preuß erzählt, die jetzt bis vor einem halben Jahr den Werkraum auch geleitet hat. Und die haben dann angefangen auch gleich einen Wettbewerb zu machen, der heißt Handwerk und Form. Und da tun sie immer Handwerker zusammen mit Designern, Architekten, Entwerfern und schaffen neue Möbel, neue Produkte. Und die werden auch immer präsentiert. Das findet alle drei Jahre statt. Und diese Handwerker haben den Peter Zumthor kennengelernt, weil sie beim, Museum in Bregenz nochmal, das Kunsthaus Bregenz, Kunsthaus Bregenz, das hat ja Peter Zumthor entworfen und da hat er mit diesen Handwerkern zusammengearbeitet und dann haben sie ihn einmal eingeladen in eine Jury von diesem Wettbewerb. Und dann kam der Kontakt auch zustande und dann kam sie auf die Idee, dass er für sie einen Ort entwerfen könnte. Und das hat er dann auch gemacht und die Handwerker haben das ausgeführt. Und der Raum, das ist der Werkraum Bregenzer Wald, der steht in Andelsbuch. Und das ist ein wirklich großartiges Gebäude, weil es ist sozusagen ein Versammlungsort. Und gleichzeitig ist es auch ein Schaufenster, ist nach allen Seiten offen. Und in dem Gespräch jetzt mit Peter Zumthor, was ich geführt habe, habe ich halt auch erfahren, wie das war, wo er das den Leuten vorgestellt hat. Er hat sie eingeladen zu sich, er ist ja Schweizer, und in sein Office und hat mit denen gesprochen, mit den Handwerkern, und sie haben gesagt, ja, jetzt wollen wir das mal sehen. Dann hat er gesagt, ja, ihr steht schon davor, das Modell stand schon mitten im Raum. Und dann sind sie ganz erschrocken, weil sie sich was wahrscheinlich Heimeligeres vorgestellt haben. Das Ganze hat nämlich schon auch ein bisschen den Charakter von einer Halle, also von einer Arbeitshalle. Also man könnte sich ein großes Sägewerk und so vorstellen. Es hat praktisch ein riesiges Dach und ist nach allen Seiten offen. Aber dann haben sie sich damit angefreundet und haben das praktisch gebaut, diesen Raum. Und der hat natürlich wirklich eine fantastische Ausstrahlung, ist natürlich auch geht weit über die Region eigentlich hinaus. Und die machen das wirklich, wie ich finde, exzellent. Und sie haben jetzt, gerade in diesem Jahr, haben sie jetzt gestartet, auch nochmal eine Ausbildung für eine fünfjährige Ausbildung, die man praktisch als Jugendlicher machen kann, wo man erstmal so zwei Jahre so schnuppert und dann kann man in alle möglichen Gewerke hineinschauen und mit verschiedenen Materialien arbeiten. Und dann macht man halt eine klassische Lehre und hat am Ende aber auch noch eine Unternehmerprüfung. Und die wollen einfach auch was tun, um den Nachwuchs praktisch zu entwickeln, richtig. Also ich bin, wie gesagt, sehr beeindruckt auch vom Werkraum, von der Idee und was sie da auf die Beine stellen. Ja. Ich habe mich ja gefragt, dass du erzählt hast von den Brüdern Chartron, ob die Handwerker vor 100 Jahren miteinander geredet haben. Ja, gute Frage. Leider leben die Chartrons nicht mehr, deshalb kann ich sie nicht fragen, aber ich glaube, da war, ich gehe jetzt mal optimistisch, ich denke mal, dass es natürlich wahrscheinlich früher der Zeitdruck nicht ganz so extrem war, wie es wahrscheinlich heute eigentlich ist. Ich glaube, man hat schon ruhiger gearbeitet und ich glaube, schon aus dem Grund heraus haben die Handwerker bestimmt auch mehr miteinander gesprochen. Stelle ich mir zumindest so vor. Weil wir haben, also unser Haus hat einen Dachstuhl, also Wohnungen sind oben ausgebaut worden. Und das hat sich sehr in die Länge gezogen, weil der Baumeister der Aufzugsfirma nicht die genauen Maße des Aufzugs, also das hat irgendwie nicht gepasst und die haben den Dachstuhl aufgesetzt und dann konnte der Aufzug aber nicht fahren, weil da eben ein Meter irgendwo in der Kommunikation gefehlt hat. Ja. Ist, glaube ich, Standard. Naja, aber das ist die Frage. Also ich frage mich schon, haben es früher mehr geredet? Aber ich glaube, da ist es nicht das Problem, dass die Handwerker nicht miteinander reden. Das ist nicht das Problem der Handwerker, das ist das Problem des Systems. Na und war das früher der Hausherr, der quasi… Aber eigentlich müsste es einen Architekt geben, der diesen Umbau leitet. Und eigentlich ist ja die Verantwortung des Architekten, dass ich mit meinen Handwerker rede, dass erstens mal das durchdenke, das ist ja eigentlich ein Planungsfehler. Und dass ich denen sage, so und so muss das gemacht werden, dann muss ich ja eigentlich jemand haben, der die Baustelle beaufsichtigt und ab und zu mal guckt, wird das alles richtig, oder? Ich habe gerade von unserem Haus erzählt und das hat nicht funktioniert. Also ich meine, es war dann sogar ein ethnischer Konflikt. Das hat dann irgendjemand gesagt, ja, das waren… Die Polen haben gesagt, das waren die vom Balkan. Irgendwas war da, ja? Naja, da hat es einmal so einen Film gegeben über den Tunnelbau durch den, glaube ich, Pizpuin. Und da hat es immer geheißen, der Franzose arbeitet schnell, aber schlampig und der Italiener langsam, aber dafür kontinuierlich und mit besserer Qualität. Also da hat man sich nicht davor gescheut. Wie weit waren es dann auseinander? Ja, ich glaube, das ist nicht… Ich meine, es gibt unzählige Negativbeispiele. Nachbarschaft haben wir ein altes, verfallenes Haus und da wurde das wunderschöne Dach neu gemacht und die Handwerker, wir haben unsere Bienen dort, die Handwerker, die wir dort oben sitzen haben gesehen, haben jeden Tag gesagt, wie schön die Arbeit ist, weil es einfach ein Dachstuhl ist, wo man wirklich handwerklich was machen kann. Also die Freude am Handwerk ist eine sehr nachvollziehbare und nicht gekünstelte Geschichte. Ich glaube, dass wir, ich weiß nicht, ob man sich auf das einigen kann, jeder Mann, jede Frau versteht. Die Freude am Handwerk. Also ich denke, das ist auch ein Phänomen, was ich halt beobachtet habe. Kein Problem. Ich glaube, heutzutage ist einfach so, warum so viele Leute sich hingezogen fühlen, weil halt natürlich viele von uns jeden Tag vorm Computer sitzen und irgendwas machen und ihre Arbeit aber auf eine Art auch unsichtbar ist. Und ich glaube, ganz viele Leute, also ich habe mit so vielen verschiedenen Leuten gesprochen, jeder freut sich dran, wenn er auch was mit den Händen macht, dass er halt auch was sieht. Egal, ob er jetzt eine Stunde im Garten arbeitet, ob er einen Kuchen backt, ob er einen Pullover strickt. Und das ist jetzt Handwerk im wortwörtlichen Sinn dann. Ja, das ist jetzt, das ist so ein Phänomen, ein Phänomen, Basteln. Was praktisch, also… Einfach diese Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, dass eine handwerkliche Arbeit deshalb auch so befriedigend ist. Aber man darf nicht vergessen, also ich möchte auch davor warnen, sozusagen die handwerkliche Arbeit zu romantisieren. Weil es ist Fakt, dass viele Aspekte davon, das ist einfach auch eine harte Arbeit. Ich glaube, so als Handwerker, egal ob du jetzt Maurer bist oder ob du jetzt Tischler bist oder ob du jetzt Fliesenleger bist, es ist echt auch… Ja, es ist teilweise eine dreckige Arbeit, sondern es ist körperlich auch anstrengend. Und die Griechen haben sie noch verachtet. Also die irgendwie Philosophie betrieben haben und Geschäfte, das waren ja dann die Banausen, die Handwerker. Ja, Das heißt, die Banausen also waren bei den Griechen die großartigen das Tempel und was weiß ich, was alles gebaut haben, das waren die Bananen. Okay. Auf der anderen Seite ist der Hephaistos, also Entschuldigung, für mich ist ja Hephaistos so ein, der Hero. Baumeister und Nein, er war der Gott der Schmiede. Also ja, okay. Er sitzt schon im Stab. Er sitzt neben Zeus, er schmiedet die Blitze. Er hat zur Geburt der Athena beigetragen. Er hat, also die ganzen Heldentaten vom Hephaistos, das ist schon sehr beachtlos. Er hatte noch die hübscheste Frau, Aphrodite, okay, sie hat ihn betrogen, aber dann hat er auch noch ein Zaubernetz gebastelt, um ihren Liebhaber an sie zu fesseln. Also der hat, das ist schon eine hochinteressante interessante Figur. Und Ingrid, hast du ein Handwerk gelernt? Ich wollte mich noch von dir wissen, Tina, vom Alles wissen auch. Leider nein. Hast du Begegnung mit Handwerk? Du hast einen Teppich gewebt. Ich habe einen Teppich, zwei Teppiche sogar gewebt und ich schreibe. Also das ist handwerklich vielleicht noch am ehesten. Aber ein Teppich weben, das ist ja, da gehört ein langer Atem dazu. Wie groß ist der Teppich, wenn ich fragen darf? Der liegt da hinter dir am Boden. Wow. Der Hund hat ihn schon gebissen. Oh, das ist ja gemein. Und wie lange hast du daran gearbeitet? Naja, das habe ich in 14 Tagen in Osttirol gemacht, in Heiligenblut. Aber da hast du konzentriert dran gearbeitet, oder? Jeden Tag. Und ja. Wie viele Stunden ungefähr? Ich hätte so 2 Stunden am Abend immer. Mhm. Also ich habe schon mit einer Weberin gemeinsam gemacht, also quasi. Ist echt schade, ist echt ein schöner Teppich geworden. Danke. Den muss er unbedingt flicken. Ja. und hast du das Bedürfnis, wie es die Tina jetzt beschrieben hat, nach handwerklichen Arbeiten? Ja, und ich habe aber auch genau den Aspekt, den sie gerade erwähnt hat. Also wir sind ja auch Imker und Imkerinnen. Und ich bin letztes Jahr beruflich nicht dazugekommen, den Lothar zu unterstützen, was eigentlich unser erstes fruchtbares Jahr war mit den Bienen, und habe wirklich den handwerklichen Teil verpasst und bin also gerade mal gelegentlich dazugekommen und habe genau das gemerkt, dass mir eigentlich die körperliche Kraft mangelt für diese Arbeit zum Teil, ja. Also das ist einseitig. Aber würde man die Imkerei als Handwerk bezeichnen? Ja, mit Sicherheit würde ich das. Und die Uhrmacherei als Handwerk oder als Kunst? Sagt man und die Marathonläufer würde man dann auch als Handwerker bezeichnen, wie ich heute gehört habe, was sehr interessant ist. Ja. Ich versuche es ja noch zu verstehen, aber es ist ja der Vergleich mit dem Sport gefallen, und die körperliche Befriedigung haben eben viele nicht durchs Basteln. Ich jetzt durchs Basteln überhaupt nicht, kann das nicht nachvollziehen. Aber du kochst das zum Beispiel, oder? Bitte? Du kochst. Ja. Aber das ist doch bestimmt auch eine große Befriedigung. Also so mit den Händen ein gutes Essen zuzubereiten, verschafft dir doch bestimmt auch eine große Befriedigung, oder? Es ist jetzt aber nicht der Hauptaspekt. Natürlich weiß ich, ja, ich bin ja nicht kein Trottel, weiß ich natürlich, dass ich 5 Stunden Gemüse schneiden muss, wenn ich ein gutes Gericht machen möchte. Ja. Aber das ist jetzt nebenbei. Ja. Was ich nur damit sagen wollte, diese körperliche Befriedigung, da gibt es eben verschiedene Wege. Das kann man durch Handwerk bekommen. Ich glaube, es ist eher eine körperliche Erschöpfung, würde ich mal sagen. Nein, aber du hast das ja vorher beschrieben, man sitzt den ganzen Tag am Computer und dann macht man es. Ja? Also wir haben jetzt von diesen Leuten reden wir, nicht von denen, die es als beruflich machen müssen. Dort ist es natürlich eine körperliche Erschöpfung. In der Aufzugsfirma bin ich oft völlig fertig heimgekommen, wenn du, 250 Kilogramm schwere Maschinen hebst, nicht alleine, aber heben musst, dann bist du am Abend kaputt. Ja? Aber worum es mir jetzt geht, ist diese romantisierte Sicht. Ja, wenn ich jetzt dann die ganze Zeit am Computer sitze, dann tue ich daheim nur irgendwas schnitzen und mache irgendwas. Ja, manche machen das, andere dann Briefmarken sammeln und haben die Befriedigung. Kann ich nicht nachvollziehen, aber gut für diese Menschen, wenn es ihnen taugt. Ja, vielleicht müssen wir es nennen, Überlebensfrage und Erbauungsfrage. Ja, es sind ja zwei völlig verschiedene Sachen. Und ja, genau. Ich finde, es ist jegliche, das war ja nur ein Beispiel, also weil es halt, wenn es nicht viele Leute gäbe, die sich dafür interessieren würden, gäbe es nicht diese Renaissance vom Stricken eigentlich. Oder Etsy, du kennst ja diese Plattformen Etsy und da Wonder und so weiter und so fort. Die würden überhaupt nicht existieren, wenn es nicht diesen Hype gäbe. Oder ja, auch die Baumärkte, wie die sich präsentieren zum Beispiel. Ja, mach dein eigenes Ding. Und ich kenne die Werbung teilweise. Schweden, aktuell hast du sicher verfolgt, dass in Schweden jetzt das Reparieren fördern wollen und den Neuerwerb von Geräten und von allen Dingen noch kostenspieliger machen für die Konsumgesellschaft. Ah, das ist interessant. Wo hast du das gelesen oder wo hast du das gehört? Das habe ich auf ORF On gelesen als Nachricht. Also dass eben genau das Reparieren und Super. Ich muss nur bei meinem Begriff von Handwerk unterscheide ich zwei Sachen. Das ist, wenn ich im Freundes- und Bekanntenkreis Leute habe, die gern zu Hause das, die Sachen selber machen, ja, dann habe ich oft die Situation, dass sie sagen, wann du das, ich schaff's nicht, meine Freundin sagt, wann wird das endlich gemacht, seit 3 Monaten wird das nicht repariert und was weiß ich, was dann sagen die, ja, ich mach das, ja, ich hilf dir dann, das ist kein Problem. Dann wird, natürlich geht's da immer, meine Berührungsangst mit dem handwerklich das zu machen, hat damit zu tun, dass ich weiß, das ist nicht in einer Stunde fertig, das dauert 5 Stunden, ich bin völlig verzweifelt, weil nichts gelingt und weil die Hälfte schief geht, ja, dann kommen meine Bastlerfreunde und sagen, ich mach das, ja, und es dauert 5 Stunden und sie fluchen genauso. Und ich kann mir nicht vorstellen, warum die befriedigt sind mit dem, ich bin's nicht. Ja. Was mich aber am Handwerk fasziniert, an dem, was ich richtig unter Handwerk verstehe, ja. Das ist Wissen. Wenn mir der erklärt, ja, der es gut kann, schau, da gibt es die und die Sachen, die muss man berücksichtigen. Ja. Und ich denke mir, das nächste Mal kann ich das in 2 Stunden, brauche nicht 5 Stunden. Der hat das in 2 Stunden gemacht und hat mir es jetzt so erklärt, dass ich was weiter erzählen kann. Dann ist das Handwerk, wie es mich fasziniert. Ja. Aber diese auf Teufel komm außer Bastlerei und es gelingt oder gelingt nicht, das ist... Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Nein, ich weiß schon, aber... Also. Das ist bei diesen Bastlern leider oft so. Ja, da gibt es ja einen Haufen Pfuscher. Es gibt ja, genau. Das ist ja das Schlimme. Genau. Also es gibt, glaube ich, mehr Wissen Pfuscher verloren wie richtig. Ja, das auf jeden Fall. Das finde ich ist schade. Und da muss man sich. Alles, du bist handwerklich, finde ich, unterwegs, wenn du deine Texte setzt für Kolumnen, die du dann auch sprichst. Also ich finde deine Miniaturen ist eine handwerkliche Geschichte. Wirklich eine schöne handwerkliche Arbeit wie ein anderer. Okay. Aber dann ist alles Handwerk. Na, ich meine es jetzt nicht, weil, aber weil. Nein. Irgendwas machen und dann weitergehen und nie wieder dasselbe tun, ist kein Handwerk. Also Handwerk, finde ich, ist eine Wiederholung. Das Repetitive. Unbedingt. Ja, und da müssen wir halt einfach unterscheiden zwischen Handwerk in der Erwerbsarbeit und Handwerk als Freizeitausgleich. Ja. Ich glaube, das ist ein Riesen. Also das würde ich noch nicht mal als diese Hobbys würde ich nicht mal als Handwerk bezeichnen. Für mich hat das immer was, ist es eigentlich schon verbunden mit einer gewissen Professionalität. Also alles andere sind für mich Hobbys. Das ist. Ich finde das ja so lustig, wenn ich mit meinen Söhnen Stadt-Land spiele, da gibt es ja die Kategorie Beruf. Mhm. Und ich habe einen absoluten Handwerkfokus. Das ist wie wenn ich irgendwo in meiner Kinderzeit stehen geblieben wäre oder so. Ja. Also es sind Handwerker, die mir da als erstes einfallen. Der Philosoph kommt nicht. Bei P. Tina, bei deiner Ausstellung, die du eben als Gastkuratorin, so heißt es, gemacht hast, ist mir aufgefallen, die Einteilung der Kapitel. Erstes Kapitel Geschichte und Gegenwart. Das ist also praktisch dieser Einstieg, dass man einfach den Zustand einmal feststellt. Genau. Zweites Kapitel die Perspektiven, europäische Initiativen und Institutionen. Da gehst du sofort eigentlich ins Europäische. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und auch gleich in die Zukunft gehen, die Perspektiven. Mhm. Das ist, finde ich, ein flinker Schritt. Da wird man nicht lethargisch. Das dritte, dann geht's wirklich ins Detail, drittes Kapitel Material und Werkzeug, also wo es dann einfach um die ganzen kuriosen Dinge wie Zuckerscheren und so weiter, Hack- und Winzermesser geht. Ja, wir haben so eine tolle Sammlung. Eben, genau, aus der Sammlung herausgespeist. Dann viertens, dann kommen diese, ein bisschen hat man das, an die Live-Werkstatt, wo dann einfach jeden Tag Handwerker da sind. Super, das beantwortet eine Frage, die ich ganz dringend schon gehabt hätte. Gibt's werden Handwerker auch ausgestellt? Ja, im positiven Sinn. Super. Dazu. Das ist fünftes wichtig. Ist dann die Qualität und Exzellenz, also wo es dann wirklich auf die High-End-Geschichten geht, die dann auch alles andere überleben. Und das sechste ist dann die Nachhaltigkeit und da hat mir besonders gut gefallen das Wort Produktbiografien, Erbstücke und auch dieses Konzept des Reparierens. Und ihr habt auch wieder dabei die Wiener aufgerufen und die Wienerinnen, dass sie nämlich Fotos machen vom Wiener Stadtbild, wo da handwerklich Schönes zu finden ist. Und ich hoffe nicht, dass der Manufaktum-Katalog da fotografiert wird. Und es muss im Stadtbild verankert sein. Im Stadtbild. Und es gibt ja so viele Spuren vom, also ich finde, wenn man mal wirklich hinschaut, dann sieht man, wie tief das Handwerk einfach auch gesellschaftlich verankert ist bei uns. Also zum Beispiel Es gibt so viele, zum Beispiel den Tuchlaubenbrunnen oder die ganzen Namen auch, Seilerstädte oder es gibt einfach auch Fassadenbeschriftung oder Hauszeichen, wenn man die Margaretenstraße lang fährt, fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad vorbei, ist auch ein Hauszeichen von einem Schmied, Große Neugasse, wenn ihr das kennt. Und also es gibt unzählige Zeichen und ich möchte gerne, dass die Leute sich das auch vergegenwärtigen. Und deshalb machen wir diesen Fotowettbewerb, der jetzt gestern ist er gestartet. Und war diese Einteilung in Kapitel leicht für dich zu machen? Na, ich habe mir einfach interessiert, was mich, also es gibt halt immer verschiedene Aspekte halt, man denkt darüber nach, was ist einem wichtig, was begeistert einen, was denkt man auch, man will natürlich auch mit der Sammlung arbeiten, das Mack hat ja wirklich einfach auch eine fantastische Sammlung oder gerade diese Werkzeuge von Albert Fichtor, von dem großen Sammler, die im Mack gelandet sind, da werden wir eigentlich fast 100 Werkzeuge präsentieren und die sind einfach per se, das sind einfach wunderschöne Objekte, weil die, man sieht natürlich auch, früher haben die Leute nicht, die haben, das Material war nicht, oder auch das Werkzeug war begrenzt, also die Werkzeuge sind teilweise auch sehr, sehr schön verziert und gearbeitet und da sieht man auch, dass sie was für eine Beziehung die zu diesen Werkzeugen hatten, das war natürlich ganz, ganz kostbar auch so ein Werkzeug und die muss man einfach, also und dann habe ich halt erfahren, ich kenne die Sammlung, kannte die ja vorher auch nicht so gut, denn es gibt, die ist ja so riesig, die Sammlung von Mack hat 600.000 Objekte, also ich überblicke natürlich nur einen Bruchteil davon, aber wenn man dann in der Recherchearbeit über sowas stolpert, denkt man, wow, das muss man einfach zeigen. Das muss man zeigen. Und es gab halt, das erste Kapitel ist natürlich wichtig, weil ich, da spreche ich schon, da thematisiere ich natürlich Dinge, die, wo ich eigentlich meines Erachtens so ein bisschen das Koordinatensystem definieren, in dem sich das Handwerk heute eigentlich bewegt. Und ich thematisiere auch die Werbung. Heute wirbt ja jeder, das ist Handwerk und das ist Handmade. Noch echtes Handwerk. Ja, und das steht jetzt überall drauf. Es ist wirklich, also wenn man sich handgemacht. Handgemacht, Handmade, alles nur noch. Hausgemacht. Haus, ja, genau. Und das ist halt immer, es geht ja immer darum, dass man eine bestimmte Qualität damit suggerieren will. Und so wie die wissenschaftliche Methode, wenn Dr. Best praktisch Werbung macht, also mit einem weißen Titel, dann spricht er an, dass diese Kriterien der Wissenschaftlichkeit wiederholbar, vorhersagbar, widerspruchsfrei und das wird mit Handwerk auch gemacht, mit Haus. Ist auch interessant. Ja, und das ist wirklich, wenn man sich das mal anschaut, wie weit es mittlerweile geht. Also es ist faszinierend, also wie das Handwerk jetzt auch zum Beispiel von Luxuslabels wirklich als Distinktionsmerkmal genutzt wird. Zum Beispiel hat Karl Lagerfeld dieses Jahr im Sommer bei seiner letzten Modenschau in Paris hat er die sogenannten Petitmains, also diese Näherin, auf die Bühne platziert. Einfach um zu zeigen, es ist wirklich handwerklich produziert. Jetzt zum Beispiel habe ich das SZ-Magazin aufgeschlagen, Fotografien von Handwerkerinnen, mit denen jetzt ein Burberry zum Beispiel wirbt. Ganz interessant. Also so, dass sie jetzt auch die Leute, die es wirklich machen, präsentieren, um auch eine Glaubwürdigkeit und halt auch um die Produktbiografie, also dass man sagen kann, wir können nachweisen, dass es wirklich handgemacht ist. Kann ich sogar nur was beisteuern. In der Caritas habe ich jetzt gesehen, dass in Mack, wo Mack das Hotel ist, da haben sie jetzt eine Produktpalette erarbeitet mit Menschen mit Behinderung, die in der grünen Erde und im Morava verkauft werden, unterschiedliche Dinge und da steht dann irgendwie so dort, jedes Stück ist ein Unikat. Mhm. Ja, also das heißt, das ist genau das Gegenpol zum industriellen, ja, industriellen genau. Fertigung. Genau. Was aber gleichzeitig in dem Fall auch mit Sicherheit beinhaltet, dass nicht alles gerade ist und nicht alles optimal. Ja, also das ist. Aber ich glaube, die meisten Leute lieben das mittlerweile schon. Das ist auch eine Ästhetik, die teilweise konsequent von der Industrie verfolgt wird. Dass also die Sachen so ein Tick nicht ganz perfekt sind, um eigentlich auch diese handgemachte Ästhetik zu suggerieren. Das wäre ja interessant bei diesen ganzen ISO 9001 Zertifizierungen, wo es geht, einfach wenn irgendein Parameter abweicht um einen bestimmten Prozentsatz, muss man korrigierend eingreifen, wie man solche Geschichten einbaut, die gewünschte Abweichung. Und in industriellen Erzeugungen gibt es dann jetzt einen neuen Beruf, den Handwerks Faker, genau, der dann nur einmal draufhaut, dass es unrund ist und so. Anna genügt. Ja, ja. Macht es und, wir waren in China in so einer Halle, es war auch so eine Art Werkhalle und da wurden mit Bambussachen wurden hergestellt, Bambusschilder und da ist gefräst worden ein Schriftzug von unserer Teefarm und der arme Mann hat es ausmalen müssen mit Schwarz, dass man es auch lesen kann und er hat sie dann, weil wir dort waren und überall hingeschaut haben, ist er über den Rand, hat er rausgemalt und dann ist dessen Chef gekommen und hat den einfach so geschimpft und das war so furchtbar und das wurde dann wieder korrigiert und wie wir dann zur Eröffnung gekommen sind, war das wieder ein schönes Schild. Also dieses an den Ohren ziehen, das, so lange ist das glaube ich noch nicht vorbei oder wird auch noch gemacht. Ich habe jetzt in guter handwerklicher Tradition die Wuchteln vor 20 Minuten ins Rohr geschoben. Die habe ich ungefähr schon 60 Mal gemacht. Ich würde jetzt mal sagen, mit 50 Misserfolgen, also 3 von 5 Sternen nicht überschritten. Die letzten 10 Mal waren schon 4 bis 4,5 Sterne. 9.940 Mal muss das noch machen, oder? Was war das? Na, 10.000 Stunden? Nein, 10.000 Mal. Ja, nur die Stunden. Entschuldigung. Also, und ich merke schon, ich habe heute die Spar-Bio-Eier verwendet statt dem Biller-Bio-Eier. Kriegst du da für den Podcast? Das ist das Schöne, man kann jedes Produkt nennen. Und ich habe es schon beim Katalog immer schon gedacht. Ich habe das Echter, den Energy-Drink nicht genannt, um ja keine Werbung zu machen. Jedenfalls, und schon ist der Teig ein anderer geworden, einfach nur durch die andere Wahl der Eier. Und schon musste ich Mehl zugeben, das heißt, ich kann jetzt natürlich die Vorhersage nicht... Hoffentlich ist es gut gegangen. Und das werden wir uns dann einfach anschauen. Du müsstest dann noch herausfinden, weil ich glaube, die Ingrid interessiert es sehr, ob es dann spezielle Weizenmehleier und oder spezielle Dinkelmehleier gibt. Ja, genau. Ja, das. Also ich möchte jetzt sogar noch was behaupten, dass die Hühner nicht ums ganze Jahr gleich große Eier legen. Na, das ist, glaube ich, standardisiert, diese... Die Hühner... Nein, das ist ja kein Widerspruch, das kommt jetzt nicht drauf an. In der Packung sind die sind wirklich gleich groß oder nach Möglichkeit gleich groß. Aber die Hühner legen im August für die normale Größe Eier und dann im September, das ist jetzt im September legen sie dann für XL und dann für XXL und dann wieder für klein. Das kommt, also das. Ach, du meinst, dass das dynamisch geht? Also. Die haben genauso ihre Saisonen, die Hühner. Ich weiß es nicht, wie genau das ist, aber da gibt es halt so dieses Ding, wo es mehr Kalk und weniger Kalk erzeugen und wo die Dings größer werden. Geht es auch mal gut und mal schlecht. So ist es, genau. Also, und der Wein wächst auch nicht jedes Jahr gleich. Ja. Wo bist du denn aufgewachsen? In Altheim und ich bin in Braunau am Inn zur Schule gegangen. Also auf dem Dorf. Ja, genau, eher. Weil ich finde, das ist ja eine Erfahrung, die ich persönlich auch als ganz wichtig empfinde. Ich komme auch vom Land, also am Kaff mit 600 Seelen damals, Obergruppenbach bei Heilbronn, Süddeutschland. Und wir haben auch viel Obst angebaut, weil meine Großeltern mütterlicherseits, sie haben auch viel Obst angebaut und wir haben auch Obst angebaut. Und es war sehr interessant für mich zu beobachten. Wir hatten zum Beispiel 70 Kirschbäume Weichseln. Und in dem einen Jahr hatten wir dann mal eine Tonne Kirschen geerntet. Und im nächsten Jahr gab es, als die Blüte war, einen Eisregen. Es sah wunderschön aus, aber wir hatten dann nur 10 Kisten Weichseln. Und das, immerhin. Ja, aber ich fand es so, und das war so eine interessante Lehre. Die auch Wirkmacht der Natur. Ja, die Wirkmacht der Natur, dass es auch einfach immer anders ist. In jedem Jahr war es unterschiedlich, was wir in welcher Qualität von was geerntet haben. Deshalb dachte ich, wenn ich vom Land kam, weiß man, dass die Eier bestimmt manchmal so und manchmal so sind. Ich hätte meinen Aspekt, also außer es ist jetzt Handwerkserinnerungen an die Kindheit, also an bestimmte Handwerke oder so, weil ich hätte zwei, das eine ist Geruch und das andere ist was zum Hören und beides verbinde ich ganz intensiv mit Handwerk. Schön, ja. Also das eine ist der Schuster, zu dem ich immer die Schuhe bringen habe müssen. Das riecht man. Und wenn man da reingeht, und das war für mich wirklich das Betreten einer an. Ich meine, ich bin am Land aufgewachsen, also Mistzuppen, Gestank und so, das habe ich alles gekannt. Aber das war wirklich eine eigene Welt, ja. Und nämlich er, der in dieser Welt so selbstverständlich agiert. Das ist seine Welt. Und der außerdem auf eine extrem ruhige Ort und nie irgendwie, und du bist dann gestanden und hast ihm 5 Minuten zugeschaut, bis er sich überhaupt umdreht hat und einmal gefragt hat, was du willst, weil er war gerade da, hat an der Sohle ein bisschen herumgehämmert. Und das Zweite ist, was, wenn der Herr Riegler gedengelt hat. Mhm. Und das Dengeln, das Sensendengeln, das war einer, der ist durch den ganzen, hat man durch den ganzen Ort gehört, ja. Also das war vielleicht Luftlinie ungefähr 250 Meter entfernt, aber den hat man überall. Und das war so ein auch bedächtiges, rhythmisches Klopfen. Großartig, ja. Und für mich ist es jetzt, das ist zum Beispiel auch was am Land, ja. Jetzt hat man irgendwelche unangenehmen Motorengeräusche, ja. Also vor allem die Rasenmäh, wenn der Rasenmähwahnsinn am Samstag ausbricht, dann möchte man weg vom Land, ich zumindest, ja. Da habe ich lieber den Lärm in der Stadt und dieses Dengeln, das gibt's nicht mehr. Was ist Dengeln? Das ist, wenn man die Schneide der Sense wieder zurecht klopft. Das klopft man mit einem Hammer und dann tut man wieder mit dem Schleifstein voran und dann klopft man das wieder zurecht. Und ich habe nur ein optisches Erlebnis. In Braun am Inn gab es die neue Wartezeitung mit einer Druckerei, die auch dort war. Und da war mit meinem Vater mal, da war es dunkel, durchs Fenster geschaut und da sitzt ein Mann mit seiner Schirmmütze vor einer Riesenmaschine und hat dort die Texte eingegeben, die dann im Bleisatz dann irgendwie gedruckt worden sind. Aber ich habe es nur durchs Fenster gesehen, daher habe ich dort wiederum nur also das Optische gesehen. Jetzt wollen wir auch unser Podcast-Handwerk ein wenig erweitern. Das heißt, wir wollen versuchen, ob man eigentlich Buchteln, die da jetzt gleich kommen, Essen beschreiben oder was auch immer machen kann, was man mit und das irgendwie auch akustisch miterlebbar machen. Das probieren wir einfach aus. Und den Wein, den Honigwein vom Wolfgang Wimmer, den alles, was würdest du sagen, den servieren wir dazu oder nachher, wie er immer? Also wenn, dann verkostet man vorher. Vorher, weil dann wahrscheinlich, dann wenn jetzt die Buchtel ein bisschen Mensch auskühlen. Oder der Wein. Aber ich finde es ja interessant, dass da eine Transformation stattgefunden hat. Du hast die Wuchteln ins Rohr geschoben und herauskommen sie als Buchteln. Ich finde das großartig. Passt mich meiner Umgebung an. Oder Wein, Wasser brauchen wir für Tee nicht mehr? Der Wein ist da noch drinnen. Wasser haben wir noch genug. Okay. Ja. Aber das müssen wir dann heiß machen. Machst du das? Also das ist ja alles sehr... Fluss, aber du bist nicht hörbar. Ja. Dann schauen wir mal, was sich da entwickelt. Danke. Ich weiß noch, wie der Bäcker gerochen hat bei meiner Oma. Die Bockstumm. Ja, das weiß ich auch, weil das war mein Firmengut und Firmengut, die Bäckerei. Also das natürlich ist mir immer präsent gewesen. Das war jetzt für mich nicht so außergewöhnlich, aber super. Das ist ja was die Supermärkte versuchen mit uns, also an unsere Kindheitserinnerungen da mit den Backöfen. Meine Mutter hat noch manchmal Brot gebacken im Dorf, da gab es ein Backhaus sogar. Super. Und sie hat eine Bekannte gehabt, die hat das immer gemacht. Und die hat dann gesagt, ja, soll man mitmachen. Dann haben wir dann immer, dann hat sie den Teig gemacht und dann haben wir diese riesige Körbe gehabt, wo der halt gegangen ist. Und dann muss man den runtertragen. Und das Brot hat natürlich einmalig geschmeckt. Das war, dann kam immer ab und zu, wenn Leute vorbeikamen, wollten die das natürlich immer gleich kaufen, aber. Da hat man ja schon dann nur Butter drauf, das war köstlich. Ich habe auch noch genau den Geschmack natürlich im Mund. Und Sauerteig, oder? Vermutlich. Ja. Ja. Aber bei uns, was ich auch sehr interessant finde, dass man schlussendlich, so wie ich aufgewachsen bin, es war ganz zum Beispiel ganz normal, dass jeder selber gekocht hat und jeder selber gebacken hat und dass man eingedünstet hat. Und, ja, und jetzt ist es halt. Teilweise kommt es wieder, aber es wird auf eine auch wirklich kuriose Art auch zelebriert. Es ist dann gleich so, es wird dann alles so überhöht, jede Tätigkeit so, ja, ich habe da. Und es ist dann was ganz Besonderes. Also so wie ich groß geworden bin, da war das einfach so was normal. So normal. Also dass man wusste, das hat auch mit Produktbiografie zu tun, woher die Sachen kamen und dass man selber das Essen hergestellt hat. Das war ganz, da ist ja, also bei uns ist da, sind wenig Leute jetzt essen gegangen, war jetzt irgendwie nicht so wie heute, wo viele Leute ja dreimal in der Woche irgendwie essen gehen, oder? Wie war das bei euch? Ja, also das Essen gehen. Mhm. Also dass man selber gekocht hat, deine überhaupt Familie? Ja, meine Mutter war Hausfrau und hat natürlich gekocht. Ich glaube, sie hat nicht wahnsinnig gern gekocht. Es war halt Pflicht. Dadurch hat sie es auch nicht zu großer Meisterschaft, also sie hat die 30 Sachen gemacht, die mein Vater essen wollte. Aber ich glaube, sie war nicht glücklich damit. Mhm. Das hat ihr keine Freude gemacht. Man hat es zumindest nicht großartig gemerkt. Ja. Mhm. Das früher selber machen, das ist halt auch aus den Lebensumständen gekommen, würde ich jetzt sagen. Würde es weder verklärt sehen noch negativ sehen. Mhm. Heute das selber machen stimmt. Es wird natürlich, jeder neue Trend wird überhöht und ist dann wird gehypt und was weiß ich was. Das ist Wesen unserer Zeit. Das wird mit allen Sachen gemacht. Nicht nur mit dem Kochen oder sonst irgendwas. Und weil, ich meine, man merkt ja jetzt, jeder, der kann, macht Honig. Und das meine ich jetzt nicht negativ, ich finde das ja super. Ja. Ich finde das jetzt großartig, vor allem, wie es der Lothar macht, dann auch noch da mitten in Wien. Aber in der Zwischenzeit in meiner Verwandtschaft am Land macht jeder zweite Honig. Ja. Mhm. Und die anderen, ja, die jetzt gerade noch nicht zum Honig schaffen gemacht haben, die haben zumindest Händeln. Mhm. Ja, also das ist jetzt der momentane Hype. Aber es ist ganz schön Arbeit, wenn man, ich glaube, ich weiß ja nicht, kann man, wenn man Bienen hat, kann man da verreisen? Bei Händeln kann man nicht verreisen. Ja, du kannst verreisen bei Bienen. Ja? Ja. Also es gibt jetzt Zeiten, wo es nicht so ideal ist, also Mai, Juni, wenn die Witterung auch besonders gut ist, weil da ist ein hoher Schwarm. Gefahr einfach da. Sehr abhauen. Ja. Und du musst natürlich irgendwie dir das überlegen, wie du das mit dem Honigschleudern machst. Aber an sich kannst du auf Urlaub fahren. Das ist. Aber wieso kann man nicht auf Urlaub fahren? Ich verstehe das jetzt nicht. Deine Händel? Naja, du musst deine Händel noch füttern. Ja, ich bin hoffentlich so sozial, dass ich Freunde habe, die das dann für mich übernehmen. Wenn ich darauf angewiesen bin, dann habe ich ein grundsätzliches Problem. Dann ist es wurscht, dann brauche ich nicht fortfahren, denke ich mir. Naja, aber unterschätze es nicht. Also es ist ja Arbeit zum Beispiel so. Nein, ich unterschätze es überhaupt nicht. Ich weiß es ja. Aber da kommt für mich das Beispiel mit den Bauern. Ja, die Bauern sagen ja immer, sie können das Vieh nicht alleine lassen, sie können nicht verreisen. Die modernen Bauern, da ist alles computergesteuert, da ist jede Kuh im Computer eingestellt und das Fressen mischt sie selbst für die Kuh. Natürlich können die verreisen, zum Computer kann sie ein anderer auch sitzen. Ja. Das ist längst kein Problem mehr. Die nicht modernen Bauern, die es noch traditioneller machen oder die Bio machen, die sind meistens auf eine andere Art vernetzt. Die haben halt 2, 3 Bauern als Freunde, wo sie es nicht als Konkurrenz sehen. Mein Cousin zum Beispiel macht es so. Dann ist halt die Woche, wo er wegfährt, er fährt nicht 4 Wochen auf Urlaub, dann ist er die Woche, wo er wegfährt, ist sein Schwager, der macht seinen Bauernhof mit und wenn der die Woche wegfährt, macht er seinen Bauernhof mit. Die jammern nicht, die sagen, der ist es mit so einer Begeisterung und so und hat auch seine Tage, wo er wegfahren kann. Ja. Also ich habe auch eine Tochter, die ist landwirtschaftlich tätig, die ist mit der Schäferei zu tun und die waren auch auf Urlaub. Ist auch gegangen. Also die haben das auch vom Konzept her so, dass also Schafe immer von irgendjemandem versorgt werden können. Eigentlich. Ich glaube, wenn's die Gelassenheit nicht haben, dass das möglich ist, dann geht eh schon was schief. Ja, aber früher war das so, also wir haben nur Hasen gehabt, also aber auch schon manchmal 20, 30 Stück. Und ja, wir hatten das dann immer gemacht, doch wir hatten noch Hasen eine. Zum Essen, zum Ernährung? Mein Vater hat irgendwie. Und so Fell sicher auch irgendwie. Fell, ja, Fell, das war ein ganz tolles Fell, weil das war nämlich so eine Bestimmung. Also mein Großvater hat die Hasen sozusagen getötet und geschlachtet. Das ist auch interessant, dass man das auch sieht als Kind. Ich würde ja sagen, dass heutzutage, die wissen es ja nicht mehr, wie das geht. Und mein Vater konnte selber nicht. Also mein Großvater war, wie gesagt, der böhmische Metzger, für den war das überhaupt kein Problem. Mein Vater hätte es nicht gekonnt, aber irgendwie hat er aus Spaß und Jux und Tollerei Hasen eine Zeit lang Kaninchen gezüchtet und die hat so ein spezielles Fell, ein ganz kurzes Fell, das war auch nicht hart. Häufig ist ja Kaninchenfell so, dass es sehr hart und eigentlich qualitativ minderwertig ist, aber es ist so eine bestimmte Rasse, die so unten weiß und oben braun, sehr schön, haben wir immer noch ein paar. Und die werden dann so verkehrt auf eine Latte aufgenagelt. Genau. Du musst erst so eine Form bauen und also so ein Gestell bauen und dann das Fell drauf nageln. Hast du auch gemacht? oder? Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe das Fell gestreichelt dann. Ja, oder wenn die, ja, dann manchmal, die werfen ja dann im Winter oder im Januar, Februar, und da muss ich mal gucken, dass die Kinder auch ins Nest reinlegen, und teilweise haben sie sie draußen hingelegt, da hat man sie schnell rausgeholt und schnell wieder aufwärmt und wieder rein. Natürlich hat man ein paar mit der Hand also aufgezogen mit so Flaschen, und da ist natürlich immer was los und man ist für die Tiere halt verantwortlich. Also, aber ja. Namen haben sie keine bekommen, oder? Natürlich haben wir ein paar hatten immer Namen. Und die wurden auch geschlachtet, die mit den Namen. Ja, die kann man, klar, nicht mehr, schlachtet man die auch. Da isst man dann halt nicht mit als Kind, weil man denkt, oh, meine Molly, mein Lieblingshasi ist Molly, den habe ich natürlich nicht verspeist. Dann und Zeit ist es auch, ich finde, es ist auch konsequent, dass man das sieht und dass man sich damit auseinandersetzt. Also das finde ich total wichtig. Also gerade die weil unsere Eröffnung von der Ausstellung lasse ich den Chor der Wiener Fleischhauer singen. Und mit denen war ich neulich bei der Chorprobe. Was singen die so? Ja, die verschiedensten Sachen. Das sind halt nur die Fleischhauer. Recht männlich, ich habe sie schon mal. Kennst du sie? Ich kenne sie, ja. Und die singen verschieden. Also ich war bei der Chorprobe, haben sie also eine Messe gesungen. Sie haben natürlich auch die Hymne der Fleischhauer vorgesungen, aber Schlachtgesänge. Nein, das ist, also ich finde es sehr interessant, weil zum Beispiel in dieser Hymne kommt drin vor, also eine Zeile so sinngemäß, ja, sozusagen, dass man halt, damit ein Braten in die Pfanne kommt, brauchst du ein Fleischer, und das weiß jedes Kind. Und ich saß nur drin in der Probe und dachte, ja, das weiß eben nicht jedes Kind. Und die Leute wollen es nicht wissen. Sie wollen zwar ganz viel billiges Fleisch, da geht es wieder um Produkte, also Konsum viel, viel, viel, und sie sind nicht bereit, im Zweifel mehr zu bezahlen und was Gescheites zu kaufen. Früher war es auch so, da hast du nur einmal die Woche ein Fleisch gegessen. Dann hast du aber wenigstens gewusst, dass es was Gescheites ist. Und dieses, und ich finde, gerade in den Fleischern kann man da auch so viele, also ja, wie jetzt gibt es, einerseits sind alle nur noch Veganer, und auf der anderen Seite erscheinen jetzt die tollsten Zeitschriften, die heißen Beef oder so, wo es nur um die Zelebrierung Beef, von Beef, Fleisch. Beef ist ganz, also ambivalentes Verhältnis. Ich sage immer, das ist der Kochporno, der Männerkochporno. Man kann sich, wenn man Beef durchbleibt, es ist wirklich absolut pornografisch, aber sehr gut gemacht, ja. Ich habe es noch nie angeguckt, ich weiß noch, dass es gibt. Ich kann es nur empfehlen, mal hineinzukommen. Alles hat meine Aufgabe, eine Ausgabe geschenkt zu einem runden Geburtstag, glaube ich. Genau. Nein, aber das zeigt halt so auch wie ich finde, partiell schizophren ist. Keiner weiß, also wir wollen nicht wissen, wie die Viecher umgebracht werden. Wir wollen auch nicht wissen, wie die existieren. Aber wir wollen billig, viel, so viel Fleisch wie möglich. Ja, das ist das Gegenteil von der romantischen Vorstellung. Das ist irgendwie so dieses industriell Kalte, einfach, wo man sich irgendwie das wegschiebt. Und ja, man ignoriert das halt, diese Produkte. Im Prinzip die Produktbiografie. Und die Realität wäre schön. Genau. Ich war bei der Schweineschlachtung bei der Schlachtung eines Schweins in Niederösterreich, bei einem alternativen Bauern, Mangalitzer-Schwein. Übrigens, also ich kenne das auch vom Bauernhof, da haben die Schweine immer geschrien. Meine Erfahrung in der Zwischenzeit, schuld an die Menschen, dass die Schweine schreien, der hat das so sanft, so ruhig gemacht, das war großartig. Die Sau hat, und es war eine zweite Sau dabei, wie er es geschlagen hat, hat nicht einmal einen Grunzer gemacht, so ruhig hat er das gemacht. Wenn der Mensch ruhig bleibt, ist das ganz anders. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, da war eine Gruppe, die halt zugeschaut hat, von Wien. Und das ist ein Bauernhof mit einem ganzen Haufen verschiedener Händeln und Enten und was weiß ich was alles. Und sie haben gerade junge Küken gehabt, ja. Da war eine 35-jährige Frau, die hat gesagt, sie hat noch nie ein lebendes Küken gesehen. Das haben sie ja in die Hand, die hat fast Tränen vergossen. Mhm. Das muss man sich einmal vorstellen, Wienerin, ja, wie du durchgehst, dass sie hat noch nie ein lebendes Huhn, glaube ich, hat sogar gesagt, gesehen. Ja. Ich meine, das muss man auch zuerst einmal schaffen. Und dieses, interessiert, ja. Und dieses, aber die, was du sagst, dieses ruhige, die Sauschlachten, Ich habe schon, das merkt ja der Hund, wenn er dreckig ist und ich möchte ihn nehmen, dass ich ihn dann zur Dusche trage. Der merkt ja das an mir, dass ich den jetzt nehmen will. Und da kann ich nur so unauffällig hingehen. Ja? Ist das so ein Problem, den Hund zu packen? Naja, das ist der springende Punkt. Der riecht es, der sieht es an meinen Augen. Ja? Die merken also alles. Wenn der das so macht, dass das genau. Die Sau eben nicht merkt, genau. Dann und ist der wirklich dann gut. Ist er wirklich genau. Ruhig. Hm. Und mein Lieblings, weil du Sauschlachten sagst, mein Lieblingserlebnis, das erzähle ich immer wieder als Kind, da ist dann die Sau über den Hof von meinem Onkel getrieben worden. Alle Erwachsenen waren irrsinnig aufgeregt und dann, weiß ich nicht, wie sie den Bolzenapparat und den setzt vom Schädel an, die Sau hat gekackselt. Und dann schreit meine Tante, das habe ich dann noch ganz im Ohr, holt's in Doktor, der Franz ist angerutscht und hat sie ins Wal gebolzt, der bliert wie eine Sau. Das war echt, der Mensch bliert wie eine Sau, das war so beim Töten der Sau, ein unvergessliches Erlebnis, ja, das können wir verstehen. Handwerklich handgemacht steht der Met jetzt vor uns, aus dem Kühlschrank, ich habe da noch geschaut, 9 Grad, 8,6 Grad hat er dann gehabt, wahrscheinlich ist er jetzt 9 oder 10 Grad, bis 11 soll er haben. Was sind alles, würdest du uns denn irgendwie nur aufmachen, einschenken? Da stehen Gläser in gibt's beliebiger Form. Gibt es da irgendwelche Werkzeuge? Was braucht man denn dafür? Dann Korkenzieher oder was? Wirklich? Oder, das braucht man doch nicht. Degen? Auf jeden Fall, schaut, ich finde es ja schon interessant. Was ist das für ein Jahrgang? Steht das drauf? Sagst, kann ich ohne Brille nicht lesen. Kannst du vielleicht schauen, ob es da Jahrgang steht? Schau mal, ob ich ohne Brille das schaffe. Ja? Wolfgang Wimmer. Neu. Warte. Das Jahr enthält er uns vor. Siehst du ein Jahr, Tina? Wir machen jetzt die Flaschen warm. Wir suchen den Jahr. Da steht was los, 2016. Ach, schau. Enthält Sulfite. Hallo Hund. Das ist jetzt, glaube ich, nicht das große Problem. Das enthalten die meisten Weine. Was für mich interessant ist, die Farbe. Ja? Mhm. Also ich würde jetzt noch mal behaupten, das ist kein Honigwein der Farbe noch. Aber alle Honigweine, die ich bis jetzt kenne, also Met. Du brauchst doch einen Korkenzieher. Ein bisschen ein Messer, oder? Nein, irgendwas, das ist nass und ich bin. Du kannst es auch verwenden, das passt schon. Ich sage jetzt was, was die Hörer nicht sehen. Alois hält die Flasche in der linken Hand und dreht kräftig mit der rechten. Aber ich weiß ja gar nicht. Ah, jetzt einmal so. Es ist und doch jetzt ist der Stopsel mal weg und jetzt kommt der Korkenzieher dran. Der Korkenzieher ist mir übrigens. Nein, das ist falsch. Hab aufs Anhieb nicht gesehen. Ich habe noch nie Honigwein getrunken. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja ein großer Honigfan, aber Honigwein? Ja, und der Farbe noch würde ich jetzt einmal behaupten, nach dem, was ich jetzt bis jetzt kenne von Honigwein, ja. Weil die immer so goldgelb oder dunkel waren, der schmeckt sicher nicht nach Honigwein. Okay. Ausschauen tut er wie ein Riesling. Und woran erkennst du das jetzt? Ich hätte eher gesagt grüner Veltliner. Okay, ja. Ich kenne mich überhaupt nicht aus bei Wein. Es ist eine schlanke Flasche, 0,5 Liter, also so eher wie so, man kennt es von der Schnapsflasche. Ja. Es ist ein ordentlicher Korken. Ja, oder von Bären auslesen. Okay, von Bern aus lesen, genau. Und mir selbst hat bisher Honigwein eigentlich nicht sehr geschmeckt. Ich kann nicht trinken, wenn es sonst keinen Alkohol gibt, hätte ich gesagt. Aber ich trinke nie viel und der letzte ist schon weit weg. Woher kommt das Wort Met? Was für die Sumerer wahrscheinlich. Gut improvisiert. Danke. Danke sehr. Es riecht. Okay, ich sage jetzt einmal nichts, du bist der Profi. Danke. Und trinkt man das eigentlich zum Essen oder ist es ein Likörwein oder ist es ein Aperitif oder wie ist es zu verstehen? Der Wolfgang Wimmer hat gesagt, er wollte einen Honigwein machen, der trocken ist, also nicht so süß daherkommt, wie man es üblicherweise kennt. Tatsächlich, es riecht eigentlich schon nach Honig. Gell? Naja, wenn man. Oder Pollen. Ich sage immer interessant. Aber naja, ein bisschen, wir kennen ja den Geruch von einem schön funktionierenden Bienenvolk, wenn man da dran vorbeigeht. Und Also der ist ein bisschen so in die Richtung, dass ein Volk gut lebt. Aber alles, das wird dir nicht bewegen, meine Vokabel. Na doch, weil ich muss jetzt gestehen, es ist nicht so, dass ich sage, recht interessant, sondern ich warte immer ab, bis irgendwer sagt, recht interessant. Ach so. Und dann nagle ich den fest und frage dann so noch, ja? Sage, interessant ist keine Aussage und so, und was meinst du? Und dann werden alle ganz nervös und sagen, oh, wenn ich sie nicht frage und so. Also ich tue da mehr, im Fußball würde man sagen, offensives Gegenpressing machen. Ich sage einmal Prost. Ja, gut, also okay. Zum Wohl. Prost. Geruch nur ein bisschen nach Wachs auch, also das so riecht für mich Wachs, Bienenwachs. Mm. Mir schmeckt das. Dir nicht. Geht so. Was trinkst du gern? Das nicht. Ja. Also das mit dem Geruch nach Wachs, das kann ich nachvollziehen. Es ist nicht so aufdringlich einmal im Geruch, wie ich sonst Met kenne. Ja. Also da kommt immer so gleich die volle Süße. Also im Geruch würde ein... Also auch jetzt im Geschmack, aber jetzt zuerst einmal beim Geruch durchwegs trocken, ein bisschen, ich weiß nicht, floral kommt irgendwie für mich ein bisschen dazu. Ich finde, er perlt auf der Zunge und das Lustige ist, er hinterlässt auf der Zunge eine Art von Wachsschicht, finde ich. Aha. Und er hat eine Bitternote hinten, finde ich. Bitternote bin ich dabei, die spüre ich. Dieses Perlen merke ich auch, wenn du es als Prosecco irgendwie herstellst, würde ich. Also, du meinst das von Perlen, wie du das eben vom Prosecco kennst, tatsächlich so. Also, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Und ich würde den nicht als Honigwein erkennen, wenn ich nicht den als Honigwein geglänzt kriegt. Also ich hätte es jetzt nicht erkannt, dass es Honigwein ist. Punkt. Wenn's, also, wenn's mal ich glaube, das ist ein Traubenwein und würdest du sagen, also eine bestimmte Hanglage, irgendeine bestimmte Art von Wein, ich würde mich dabei überreden. Also das heißt, ich finde schon, dass er nicht schmeckt wie ein normaler Wein. Ich finde, er hat so eine komische Kombi aus Süße und aber auch herb dann. Er hat auch was, finde ich, ein bisschen was Medizinmäßiges für mich. Okay. Also. Na? Was ich nicht verstehe, alles siehst du das? Ich habe da drinnen ein Schaumding, eine Schaumkugel. Ja, weiß ich nicht. Kann ich das ist ungewöhnlich, gell? Ja. Was ist ein Schaumkugel? Das ist wie wenn ich eine ist auch in der Flasche. Hast du nicht. Der Stoppel war drauf, war der Schaum schon drinnen. Also du kannst durch Stoppel durchspucken. Nein, was das nicht eingespuckt habe, ist ungewöhnlich. Den Schaum wollte ich ansprechen. Das ist einfach jetzt gut zu sehen, dass da oben ein Schaum ist. Mhm. Also, ich habe in einem Glas. Schau. Mhm. Ja, überall. Die Bitternote, finde ich, geht nicht weg, sondern verstärkt sie ein bisschen. Ja. Ich finde ihn süffig, ich finde ihn total angenehm. Aber da bin ich jetzt fast mit dir, diese Bitternote, also die nimmt dem Ganzen ein bisschen so das Reizvolle wäre, wenn es jetzt einen anderen Abgang geben würde, und es bleibt das Bitter, wenn man dann... Ja, der Abgang hebt das Bittere nicht auf. Das finde ich sehr lustig. Ich habe das Gefühl, dass da wirklich eine Wachsschicht dort, wo der Wein hinkommt, bleibt. Die Wachsschicht im Mund, meinst du, ja. Also, du bist halt besonders sensibilisiert durch dein neutrales chinesisches Frühstück. Nein, aber das ist ja, ich habe jetzt einen Verdacht, das ist vielleicht gar kein Honigwein, das ist flüssiges Wachs. Nein, also rein vom Ding, Wachs hat in dieser ganzen Produktion nichts zu suchen. Dass zufällig Honig in Wachskammern gespeichert wird, ist die einzige Verbindung, die es gibt. Mhm. Wachs ist nur... Kann jetzt, nur eine Idee sein. Jetzt, wo er wärmer wird, kommen übrigens der Geruch von Honigwaben. Ja. Ganz deutlich. Ja. Das ist vorher war es kalt. Richtig. Ich glaube, er war es kalt. Ja, jetzt kommt die Honig. Erinnerung. Wie stellt man das überhaupt her? Weißt du das, wie man das herstellt? Leider. Ich war mal bei einem Seminar dabei, wo es gezeigt wurde. Ist da irgendwas Verkehrung. Anders dabei? Ist Wein dabei oder verkehrt? Nein. Was verkehrt? Ein Honigsud oder was? Es gibt Imker, die einen zu wässrigen Honig zu Honigwein verarbeiten, habe ich gehört. Wenn man aber, und das hat der Wolfgang, glaube ich, gesagt, völlig normalen Honig dann zu Honigwein verarbeitet, ist es kein schlechter Honig quasi, also den man sonst nicht verkaufen könnte, sondern ein ganz normaler, guter Honig. Und dann muss man nachschlagen, wie der Prozess geht. Also wahrscheinlich, es ist einfach zuckerhaltiges Material, das die Bakterien, Hefebakterien. Das heißt, warum mache ich Honigwein, so wie die Dina sagt? Sich zu berauschen. Nein, das hat sie ja nicht gesagt. Aber Medizin vielleicht, um irgendwas, weil es irgendeine Heilwirkung hat, weil so ist jetzt auch wieder nicht, dass ich mich damit berausche. Ich glaube, damals den Vortrag gehalten hat, ich glaube, zufällig ist das entstanden, oder? Was saufst du dich an? Gern, meine ich. ich trinke gerne mal ein Bier. Schale, aber ich trinke zurzeit so wenig, weil ich immer schreiben muss und fit sein. Ja, ich muss einfach fit sein und irgendwie im Vertrag auch irgendwie nicht mehr viel. Wenn man wenig übt, verträgt man auch weniger, finde ich. Also, ja, das stimmt, du? Naja, mit allem, was so Alkohol ist. Also Gin Tonic gerne und ein Bier, ein Gösser, und zwar im Restaurant Beograd, gezapft, unglaublich, wenn es sonst kein Bier gibt. Naja, aber da muss ich sagen, da warst du beim ersten Mal anscheinend ziemlich angesoffen, weil du nicht einmal mehr gewusst hast, welches Bier das ist. Du hast ein ganz schreckliches genannt, ja, indem du glaubst, dass das Kaiser ist. Das ja, ist genau. Sehr verdächtig. Nein, das war eine Verwechslung, es war ein Gösserbier, ja. Und ich habe gefragt, wie zapft soll das? Soll er das jetzt glauben? Soll er das jetzt glauben? Das ist ja auch die Frage. Und ich trinke gern Wein, wenn du ihn mir gibst. Und ich trinke auch Honigwein und ich glaube auch wirklich, also der Imker hat den Vorteil, er hat süße Sachen aufgrund vom Honig, er hat Licht im Winter und in unseren Breiten oder wo es einfach keinen Wein gibt, hat er auch was für Alkohol für den Winter durch Honigwein. Da geht es einfach darum, dass man weinartiges Zeug hat. Mit was trinkst du dich gerne an? Mit Tee. Mit Tee. Da kriegt man auch einen Rausch, hat mir eine Japanerin gesagt. Ja. Nein, Chinesin. Ja. Chinesin. Sie hat gesagt, wenn sie Tee verkosten geht und muss den ganzen Vormittag wirklich ununterbrochen verkosten, dann ist sie am Nachmittag voll dü. Wie ist das bei dir? Nein. Ich weiß, dann machst du was falsch. Dann machst du vielleicht was falsch. Ich weiß, wovon du sprichst. Es ist feurig, man ist auf irgendwas drauf. Nein, ich glaube wirklich, dass es auf die Qualität des Tees ankommt. Also du musst wirklich aufpassen. Na, sie nimmt das nur höchstwertig, ja. Ja. Also bin ich nicht sicher. Nein, aber ich glaube zum Beispiel, also weiß ich nicht, klassisch zu viel Schwarztee ist natürlich nicht gut und auch zu viel Kräutertee, zu viel von allem. Grüner Tee macht dich natürlich auch, der hält dich vom Schlafen ab. Also heißes Wasser ist besser, meinst du? Ja, das mache ich am Abend oft. Ich trinke also vorm zu Bett gehen gern meine 2000 heißes Wasser. Ich habe jetzt gehört, heißes Wasser kann trinken. Ist mir egal, ich hab's gern. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder ob das einfach von der gegen die Wasserindustrie lanciert wurde. Wenn der Med jetzt dann die Gegenwirkung wäre, dann wäre es okay. Kann man das ja wieder aufheben. Ich muss nur was sagen, ich habe wahnsinnig gern Rotwein getrunken und ich bin jetzt so im Wechsel ein bisschen und ich wechsle jetzt zum Weißwein. Darum heißt es ja Wechsel. Also wenn ich Wein trinke, trinke ich jetzt lieber Interessant. Und, Weißwein. Und was kannst du das irgendwie? Naja, das ist mir ziemlich klar, was das ist. Ich habe einmal aus purer Lust und Tollerei einen Pastis getrunken und dann sind mir die Schweißperlen auf der Stirn gestanden. Und dann bist du im Wechsel, du Pastis, da hab ich, dann Wechsel. Und, da habe ich gewusst. Bitte, das war jetzt keine Erklärung. Nein, aber da habe ich gewusst, also Alkohol macht innere Hitze und der Wechsel ist ja bekannt dafür, dass er den Frauen also Hitzewallungen schenkt. Mit Rot und der Weißwein kühlt. Also natürlich in Maßen, ich glaube Alkohol ist überhaupt nicht gut. Also deshalb trinke ich ja ganz wenig. Aber kühlt nachvollziehbar bei dir? Oder? Ja, also der Weiße ist mir angenehmer, so. weil er abkühlt. Und der Rote, sorgt für Zusatzhitze, die brauche ich nicht. Okay. Danke. Habe ich es verstanden. Mhm. Ja, jetzt hab ich's verstanden. Also, was mich sehr freut an diesem Med ist, dass er praktisch mich nicht an Med erinnert. Das finde ich auch. Ja, interessant ist, dass es eben, je wärmer er wird im Glas, desto mehr kommt dieser Honig-Waben-Geruch. Du kannst ihn ruhig stehen lassen. Das, magst du nicht Tee? Dieses Bittere verstärkt sie eher im Lauf, also im Trinken, also diese Bitternote. Ja, da brauchen wir jetzt wirklich einen Experten, der uns erklärt, woher das kommen könnte. Ja. Er wirkt jetzt auch süßer mit der Zeit, finde ich. Das ist jetzt Gut, das ist. Aber ich finde, das ist nicht nur bitter, das ist auch so ein bisschen säuerlich, das ist eine sehr seltsame Mischung. Trink den schon noch, also wenn du den nicht magst, die trinken. Also ist überhaupt kein Problem. Also ich denke, nein, muss man nicht gleich geben, aber tu noch so, zuerst was bei dir ist. Zuerst nachschenken. Ich bin dafür, dass er wisst, die Wuchteln. So, das heißt, was sagen wir denn Wolfgang Alois? Müssen wir noch was sagen? Ja, schon, er hat einfach gefragt, ob man irgendwas Vernünftiges im Sinne von auch sagen können drüber. Und ich habe gesagt, der Alois hat ein Vokabular, der kann darüber das reden. Das war ein Fehler. Interessantes Wort verwendest du nicht, daher auch nicht aus deinem Munde. Du hast gesagt, was du sagen kannst. Genau. Würdest du ihn wieder trinken? Es ist jetzt nicht ein Getränk, das ich so einorte, dass ich jetzt sage, okay, dem kann ich was. Ich wüsste nicht, wozu ich es trinke, ich wüsste nichts wirklich. Zu welchem Anlass? Das würde ich ja gar nicht sagen. Ohne Begleitung. Zu welcher Jahreszeit? Würdest du was essen dazu? Also, was würdest du. Fällt mir eben auch nichts ein, muss ich gestehen. Und ohne Essen ist immer, ja. Was jetzt aber, das muss man jetzt auch dazu sagen, das ist ein Kriterium, das hat halt mit meinen, was ich bevorzuge, an Wein zu trinken, das ist sowieso schon einmal ein bisschen seltsam. Sowas trinkst du gerne. Also ich liebe jetzt die Natural-Weine und finde das ganz spannend, aber da gibt es irrsinnig viel Klumpert dabei. Ja. Die Orange-Weine, nicht nur. Also okay, Entschuldigung. Die Orange-Weine. Ohrenschweine, ja, flüssige Ohrenschweine. Und okay. Man könnte ja fast sagen, er hat manche dieser Natural-Weine haben das. Aber das sind genau diese Eigenschaften, die ich in der Zwischenzeit nicht mehr so wahnsinnig bevorzuge. Ja. Also da gibt es jetzt schon langsam, da kenne ich mich ein bisschen aus. Am Anfang war ich jetzt nur begeistert, dass es überhaupt gibt. Und da wird jetzt das unter die Kategorie von, ich kann es nicht einordnen. Mhm. Ja. Und auch bei den Orange-Weinen oder Natural-Weinen gibt es Weine, mit denen kann ich nicht wirklich was anfangen, weil sie mit so streng sind, zu vordergründig. Ich hab das fällt mir zum Beispiel jetzt bei dem Wein, und ich weiß aber nicht, wie das bei Honigwein möglich ist, ja, eine Eleganz. Mhm. Nicht dieses, die Aromen, die da sind, dann sind es eher streng, so wie du gesagt hast, einerseits auch, die Herbe. Es keine Einheit gibt. Genau. Das, jetzt, wo du darüber sprichst, erlebe ich das auch nochmal so. Das ist irgendwie zusammengepackt, aber es ergibt keine für mich runde Geschichte. Genau, so wie Bausteine, die zusammengegeben worden sind. Aber das Gesamtergebnis ist. Ich würde dann Rotschinken dazu essen und Kappern, so große Kappern am Stiel. Fällt mir dazu ein, hätte kein Problem. Du würdest den Wein einem Freund schenken, den du nicht magst, oder einem Bekannten. Ja, das mache ich nicht. Das machst du nicht? Also ich kann mir vorstellen, weil das kann man immer, und das könnte mit so einem Wein ja spannend sein, damit zu kochen. Aber das könnte spannend sein. Aber gibt es Menschen, die zu diesem Wein passen, die dir einfallen, Alois? Es gibt viele unrunde Charaktere. Dina, das ist eine Frage an dich gerichtet. Nein, da gebe ich keine Antwort drauf, weil wenn ich jetzt da sage, nein, dann sagst du, und welche Tiere passen, und ja, genau. Ich habe einen Vorschlag. Da setze ich mich nicht aus. Wie wäre es, wenn wir dem Wolfgang Wimmer raten, diesen Wein in ein Tongefäß zu geben, also das Produkt, mit dem er diesen Wein macht, in ein Tongefäß zu geben und in die Erde und was das mal so dann, zu probieren? Was sollte dann passieren? Na, irgendwie diese Orange-Methode. Du hast was bei den Orange-Schweinen nicht verstanden, kann ich okay, dann nur dann. Das ist die Erkenntnis. Ich möchte dazu sagen, Moment, ich muss noch kurz mal sagen, ich habe 10 verschiedene Kostproben von Oolong-Tee aus China schicken lassen und Pu'er-Tee, und da geht es teilweise eben auch so, dass ältere Tees eine besondere Qualität haben, die sich noch nicht ganz erschließt. Es gibt einen, ich kann mit allen ganz gut umgehen, aber an einem bin ich gescheitert. Der war einfach nicht von der Menge, von der Temperatur handelbar, dass ich in irgendeiner Weise was Trinkbares rauskriegt habe. Und das war schon faszinierend, ich habe den nachgeschlagen. Der wird getrunken und wird als gut beschrieben. Und ich finde es schon schön, dass man an einem Tee scheitern kann. Also mittlerweile finde ich diese ganzen, früher war chinesischer Tee und Jasmin ein bisschen, da gibt's, die schmecken alle massiv verschieden. Und was ist an dem so, das, was die so irritiert. Das ist wie ein störrisches Pferd, das einfach das ständig am falschen Teil angreifst. Du solltest, ich weiß, dass ich an meiner Sprache arbeite. Du solltest, es gibt die neuen Verkoster, die nicht mehr sagen, irgendwie an Wein nicht mehr beschreiben, was er sie, Kirscharomen oder Waldbeeren oder sonst irgendwas, sondern die dann dazu sagen, dieser Wein schießt mich in die Umlaufbahn und ich komme nie wieder zurück. Du solltest du diese Art die von Weinsprache, solltest du vielleicht, da bist du, glaube ich, ziemlich geeignet. Nein, aber das ist halt einfach so schwer reproduzierbar. Na gut, dann schauen wir doch, also jetzt meinen besten Dank an den Wolfgang, dass er uns das auch wirklich anvertraut hat. Mit all seinen Konsequenzen. Und jetzt schauen wir ein bisschen weiter. Ich trinke gerne noch ein bisschen weiter mit dem, also mein Glas ist leer. Man kann da gerne ein bisschen nachschenken. Ja, danke. Und dann schauen wir bei den Wuchteln. Da haben wir auch 5 Sterne zu vergeben. Wirklich nicht. Die werden wir genauso unbestechlich testen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Für die Nicht-Wiener Wuchteln isst man warm oder lauwarm mit lauwarmer Vanillesauce oder kalt ohne Vanillesauce. Jetzt sind die Wuchteln warm. Oder mit Blonzenfüllung. Das weiß ich nicht. Was ist das? Echt? Natürlich, da ist jetzt ein Pomidl-Marmelade drin. Ja, so man kann sie aber auch würzig machen. Ah, okay, nein, kenne ich nicht. Und ich habe da Teller mit Besteck und man kann sie mit der Hand in die Sauce tauchen, wenn man mutig und manns genug ist. Der Alois hat aber vorab schon gesagt, das sicher nicht, sondern er hätte gern ordentliches Besteck, weil er kann damit umgehen. Und auch die Stäbchen, die mir die Ingrid angeboten hat, habe ich verweigert, nur für das Protokoll. Nicht für die Buchtel. Nein, ich weiß, für die Vanillesauce, das war ja überhaupt das Gemeine. Also von meiner handwerklichen Tradition her würde ich jetzt einmal dieses, wie sie sie präsentieren, schon als ganz gut bezeichnen. Ja. Es hätte, man würde es bemerken, wenn wirklich was grob schief gegangen wäre. So im Südteil, wo der Alois sitzt, finde ich es optimal, dass sie da ein bisschen flacher sind. Da ist noch eben dieses Zeichen, dass in der mit diesen Eiern einfach in der Nein, aber das finde ich ja ganz groß. Es ist optisch, finde ich, großartig und es ist ihm genauso unregelmäßig, dass man weiß, das kommt jetzt nicht aus dem Industriewerk offen. Ist jetzt kein Industrieprodukt, genau. Na, dann schauen wir mal. Einfach austeilen, jeder nimmt, wie er es gerne möchte. Das muss man wirklich selbst machen. In dem Gefäß ist die Vanillesauce mit einem Schöpfer. Wo ist der Schöpfer, Lothar? Der ist drinnen, das ist so ein kleiner Schöpfer. Okay. Danke. Rappel. Ja. Danke. Tausche. Serviette. Danke, Servietten sind lieferisch. Danke. So. Jetzt noch ein Löffel. Gib ihn mal her, danke, bitte. Jetzt schauen wir mal da. Was darf ich da geben? Ja. Das Eckstück. Ja, da gibt es ja dann. Das sieht echt, ich finde, es sieht toll aus. Es sieht auch sehr schön aus. Es ist auch ein Kriterium, wie man es einzeln rauskriegt. Also das ist auch bei den Sternen dabei. Entfernbarkeit also aus der. Wieder alles, das macht sie sich kann das nicht schief gehen. Bist du. Wenn die zerreißen würde, Stern oder halber Stern Abzug. Also genau. Nahrung und alles. Wow. Super, fantastisch. Das sieht großartig aus. So, ich bediene mich gleich mal mit Soße. Welche willst du? Die mittlere da bitte. Die da, oder? Ja. Die? Ach so, ja, wenn oder ich die? Ja, wenn ich die genau in der Mitte haben kann, die hätte ich am allerliebsten. Was heißt die? Die, ja. Koordinaten, du kannst sagen A2 oder C3. Gib mir mal den Teller vom Lotter. Den hast du ja. Mir ist es wurscht. Lothar, da muss ich. Ich würde den Buben sagen, dass sie mit dem Hund gehen. Ich glaube, der muss raus. Bitte. Ich glaube, der hat nur ein bisschen. Ja, okay. Na gut. Der Hund ist also tot. Die Vanillesauce habe ich schon gekostet. Schmeckt schon mal fantastisch. Es ist eine Bio-Vanillesauce, die würde ich so nie machen. Ich hatte nur keine chemische mehr. Du wirst jetzt wirklich das da in der Mitte? Die hätte ich sonst gern die gelbe Vanillesauce von Oetker. Aber, würdest du mir davon abraten? Aber sie ist auch gut. Also die Bio kann man gut essen. Das wird nicht so schön, weil das ist da richtig reinzukommen, das ist nicht so leicht. Na, du hast mich gefragt. Ja, da habe ich mir gedacht, ja. Ich weiß, das ist jetzt die Rache für die verweigerten Stäbchen. Danke. Tina, kannst du uns die Soße bitte? Ich würde dich auch bitten, wenn das ist perfekt. Bitte, danke. So. Ach, da ist da tatsächlich Powidl drin. Na, Wahnsinn, die volle Show. Aha. So gut oder mehr? Darf ich dir auch bitte. Okay. Ja. Was ist los? Danke. Ja, bin gespannt. Ah. Ich werde auch ein bisschen ein Werkzeug verwenden, einfach nur, dass man mit der Vanillesauce besser hantieren kann. Schlapp, schlapp. Mm. Mm. Ein bisschen zu kühl sind sie. Aha. Ja. Meinst du schon abgekühlt? Alles nicht? Stört mich nicht, das ist blauwarm. Passt. Passt. Super. Flaumig. Es ist flaumig, ja, es ist hervorragend, aber ich hätte sie gerne. Lumme. Heißer. Mhm. Mhm. Also. Mhm. Okay. Wo die Marmelade ist, ist es heiß. Yes. I love it. Mhm. Wichtig ist mir, dass der Buttergeschmack am Rand ist und dass er wirklich dann leicht spürbar ist, aber nicht zu viel, weil Butter kann da schnell mal bitter werden und zu viel. Und das heißt, dieses, wie sagt man denn, das Rändl, nein, was ist denn das? Die Form. Die Form wird wirklich nur mit Butter aus, ein bisschen ausgerieben und nicht früher habe ich es auch so gemacht, in flüssige Butter reinsetzen, ist viel zu viel. Mhm. Das heißt, dieser leichte Ding, das glaube ich funktioniert ganz gut, ich meine auch. Durch meinen Geschmack. Und einmal nach 15 Minuten im Rohr überpinseln mit Butter, etwas Butter. Butter, wer hat dich als erstes mit diesem Gericht bekannt gemacht? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich war das sogar selbst, weil mich dieses Germteig so fasziniert, weil das ist so ein Organismus. Der fühlt sich an wie ein samtiger Bauch, wenn es ihm gut geht. Also wenn der diese Temperatur eines Bauch hat einfach, der in der Sonne ist irgendwie, also ja, ein Germteig, dann geht es dem Germteig gut. Und die kann man umbringen, wenn nur ein Luftzug irgendwie. Ja, das geht durch ganz Blödheiten. Schnell. Also ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich bei einer deiner ersten Buchtel-Begeisterungsdings-Versuche dabei war. Und die sind damals auch schon sehr, sehr gut gewesen. Ja, da haben wir Glück, ja. Ah ja. Also interessant ist vielleicht, ich war unvorbereitet, hätte sonst glattes Mehl verwendet und ich habe jetzt von Billa von, wie heißt die? Ja, natürlich das Universalmehl. Mhm. Und daher würde ich jetzt einmal einen halben Punkt abziehen, ist praktisch der Teig eher ein homogener Teig und nicht in großen Fasern verdreht. Mhm. Also diese Faserigkeit finde ich bei Wuchteln noch, also wo man praktisch so Gefüge, Gewirke hat, wichtig. Und die gibt es wahrscheinlich nur bei glattem Mehl. Das ist nur durch das glatte Mehl. Ich glaube schon. Das ist nicht so, bevor du die Buchtel reingibst, dass du nur so einen kleinen Trara machst. Nein, man nimmt es, also ja, das ist möglich. Wie machst du das überhaupt? Du nimmst ein Stück Teig und dann und dann kommt die. Ja, wir kommen jetzt genau zum Detail. Wenn der Teig perfekt ist, dann würde man den Teig alles falten, falten, falten und dann die Marmelade rein und dann zuklappen und durch einen Ring in den Fingern schieben, dass es schön rund wird. Mhm. Jetzt habe ich aber die Eier genommen und der Teig war einen Tick flüssiger wie sonst. Das heißt, ich wollte den nicht so lange in der Hand halten. Deswegen habe ich den nicht mehr gefaltet. Jetzt habe ich das gewirkt. Ja, und das heißt, es war nicht das Universalmehl, sondern die Art, ihn zu machen, durch das manuelle Gewirk. Allerdings ist es schon, glaube ich, durch die Art des Mehls dann eben initiiert worden. Ihr schaut so, wie wenn es mir versteht. Ja, absolut. Oder? War verständlich? Absolut. Mhm. Ihr kennt euch offensichtlich schon lange, wenn du davon seinen ersten Versuchen sprichst. Wie lange kennt ihr euch? Nur 1997 ungefähr. Genau. Okay. Mhm. Aber in Summe bin ich persönlich froh. Dieser halbe Punkt Abzug ist wichtig. Wofür gibst du dir einen halben Punkt Abzug im Werk? Das fehlende Gewirk. Also ich habe sie nicht gefaltet, dass da praktisch Strähnen sichtbar werden, dass man so auseinanderziehen kann. Es ist eher mehr so homogen, aber das dafür ganz gut. Bitte, das ist hervorragend. Finde ich auch. Finde ich auch. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja. Selbstkritik ist das immer ist, gut. Ich glaube, er ist also ein bisschen kokett. Nein. Er kokettiert ein bisschen mit seiner Buckelkompetenz. Da gibt es keine Kompromisse. Wir haben auch einmal ein Hundehaar gefunden, das hat so auf einen ganzen Punkt abzukämmen. Oh, ein Hundehaar, Hund war. Entschuldigung, aber das ist ja auch was Dramatisches, ein Hundehaar. Das ist schon das Hundetier. Also, wenn ich wählen darf zwischen Honigwein und Buchteln. Ja, ich finde beides okay. Also lieber mein restliches Leben Buchteln als Honigwein zu trinken. Jetzt hat er eine Wuchtel geschossen, oder? Aber jetzt ist er gerade beides und bei mir passt beides gut zusammen. Ich kann gut mit beiden. Die Kombination Buchteln, süß und Honigwein, der eher trocken ist, finde ich gut. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, also jetzt habe ich einen Schluck gemacht. Ja? Da war das erste Mal so schön klare Honignoten. Ja, also. Aber ich habe mir gedacht, dazu passen tut er nicht. Tut mir leid. Alles, würdest du mir noch ein Stück geben, bitte? Ich glaube, ich mag ein zweites. Ja, selbstverständlich. Du nicht? Welches möchtest du jetzt? Wieder das mittlere. Möglichst unerreichbar. Nein. Das nächste, das gerade ansteht, bitte. Das ist C2. C2. Was, ist schon 8? Na, da muss ich auch noch ein zweites essen. Schon, gell? Mhm. Außerdem, so jung kommt man nicht mehr zusammen. Meine böhmische Großmutter zu sagen pflegte. Bitte sehr. Ja. Und du selbst alles? Danke. Würdest du das wiederholen? Bitte, danke. Sollst du Deck weggeben oder geht's? Mhm. Bitte, danke, wieso? Also, zu Tina habe ich das gesagt. Du nicht mehr? Ich nicht mehr, danke. Du magst nichts mehr. Dankeschön. Bitte. Interessant, dieses Wachsartige ist ein bisschen stärker als dieses Bittere. Jetzt für mich noch einmal. Okay. Und ich bin fasziniert davon, dass er immer wieder zu diesen. Ja, schon. Wenn sich was verändert, finde ich, muss man sagen. Ja, gut, ich habe nichts mehr. Kann das sein, dass der Teig ein bisschen nach Honig schmeckt, Lothar? Nein, ist kein Honig drinnen. Das ist im Standardrezept, im traditionellen Rezept nicht vorgesehen. Du würdest dir sofort den Honig reingeben, oder? Nein, ich würde keinen Honig reingeben. Hast du vorgesehen? Nein, ich habe eins gefunden, wo alles zusammenpasst. Gut. Ich weiß nicht, woher. Also, das biegt bei mir im Kühlschrank. Und das ist eben standardmäßig mit 250 Gramm Mehl, allerdings mit die ja natürlich kleinen Eier auf 300 Gramm erhöht. Verstehe. Und heute habe ich wahrscheinlich 350 Gramm Mehl nehmen müssen. Weil du Monster-Eier gehabt hast, oder? Offenbar sind die ein bisschen größer, genau. Ich habe am Freitag ja Marokko-Kulinarium gemacht und habe da über Ras Al Hanout. Bitte Vanillesoße noch, danke. Und wer ist das? Ras Al Hanout ist eine Gewürzmischung. Mhm. Der Koch war super, der darüber erzählt hat, einen französischen Akzent gehabt. Ja, und was ich nicht gewusst habe, ist, dass im Originalrezept eben spanische Fliege drinnen ist. Das ist ein Käfer, der zermahlen wird und der so Reizgift hat, das auch als Potenzmittel gesehen wurde. Und 0,03 Gramm sind für einen Menschen tödlich. Mhm. Und vorher wird es impotent. Oder was? Oder potent? Zuerst wird es potent, aber nicht richtig. Ja, also, Manometer. Es ist offensichtlich nur so eine schmerzhafte Dauererregung, die das ganze Ding auslöst. Und das steht dann unter Allergene C oder D dabei? Oder Nein, seit 1990. Oder? Seit 1990, ja. Also welch ein Fortschritt, darf es nicht mehr verwendet werden in der Mischung. Also wenn du nur ein altes Ras Al Hanout daheim hast, dann bitte schau nach. Mhm. Ja. Die Kinder kommen auch und bedienen sich, jawohl. Ist das, du kannst den Topf schon mitnehmen, Leo. Gibt es dein Bruder, aber was ab, oder nicht? Oder hast du noch Lothar? Das ist ja die Tante Jolisch, wie sagst du, Reindl? Wie heißt das? Ja. Form, die Tante Jolisch Form, dass es eigentlich immer zu wenig Wuchteln gibt. Leider. Na, Wuchteln gibt es genug, Wuchteln gibt es zu wenig. Der Lothar schiebt eine Wuchtel nach der anderen. Genau. Aber er wuchtelt ein bisschen herum. Arme Wuchtel. Ja. Also wenn ich so nach Radio klinge, dann sage ich halt wahrscheinlich Wuchteln. Ich habe für morgen, für die Randnotizen, eine Geschichte gemacht, wie mich das Navigationssystem am Rad in eine Spirale runterschickt von der Brücke mit dem Fahrrad mitten in der Nacht und dann auf 3 Umdrehungen. Und mir dauernd ins Ohr schreit, rechts abbiegen, und dann kommst du unten völlig bedeutend an. Du bist dann aus diesem Kreisel ausgeschossen, hab nicht mehr gewusst, wo ich bin, und bin aber ständig bombardiert, wenn durch rechts abbiegen ständig, was ja gestimmt hat. Und dann habe ich eben gesehen, gehört von norwegischen Wissenschaftlern, die sagen, dass du dich zurechtfindest in der Welt, ist immer wichtig, wohin der Kopf schaut. Und dadurch, dass die rechts abbiegen, aber immer nach rechts geschaut, das heißt, da verlierst du dann die Orientierung, wenn du nicht nach vorne schaust, wenn du fährst. Ja, wieso hast du nach rechts geschaut? Weil sie gesagt hat, rechts abbiegen, rechts abbiegen, rechts abbiegen. Aber du musst ja gar nicht nach rechts schauen. Du bist rückwärts gefahren im Rau. Nein, nicht rückwärts. Die schießt mir da mit Ding in diese Spirale rein und schreibt mir da an ins Ohr rechts abbiegen. Spirale? In ein Gleis? In so einen okay. Ja, so Brückenabfahrt. Brückenabfahrt. Okay, ja. Das heißt, du wirst immer schneller, Bremsen ist was für Feiglinge, biegst ständig rechts ab, wie sie sagt, schaust aber ständig nach rechts und dann nach vorne und weißt nicht mehr, wo du rauskommst. Wie ausgespuckt. Mhm. Und dann? Bin ich im 20. Bezirk aufgeschlagen. Und dann habe ich mich irgendwie wieder nach Stephansdom habe ich mal gesehen und dann hat es wieder passt. Ich meine, sie führte dann schon weiter. Aber es war einfach. Ich habe ja noch nie gehört, dass es sowas gibt. War es ein Navigationssystem fürs Fahrrad? Mhm. Das ist super. Das führte immer auf einen neuen Weg. Das dort irgendwie den Wind mit einberechnen. Ich bin noch keine Wege zweimal gefahren. Und früher bin ich so senkrecht und links gefahren und jetzt fahre ich diagonal durch den 2. Bezirk und habe tolle neue Straßen. Das glaube ich dir ja, aber dieses Bordell, ich sag dir, da gibt es 2 Bordelle auf dem Weg heim. Das eine ist sehr interessant, von der Farbe und von Parkplätzen gegenüber, man sieht die Leute dann immer raus und reingehen. Und das zweite ist die Bar Riesenrad. Das ist schon in Riesenradnähe, sagt man links und rechts ebenso und da sieht man dann die Leute immer drin sitzen. Von drinnen. Woher weißt du, dass es ein Bordell ist? Nein, das ist ja eindeutig, wie die Leute an der Bar sitzen. Also vom Vorbeifahren, ja. Und dann gleich nachher muss ich rechts abbiegen. Ich denke, das Navi führt dich direkt durch. Das kannst also, was mir da schon nicht reingefallen wird, ist, dass mir jemand die ganze Zeit sagt, was ich zu tun habe. Das passt mir schon. Ja, okay. Nicht. Das wäre nichts für mich. Das mach jetzt dies, mach jetzt das. Ich sage das unmissverständlich. Außerdem will man dann mal seine Ruhe haben. Also ich finde, gerade beim Radfahren habe ich oft meine besten Ideen. Oder das ist so. Aber ich muss dich enttäuschen, genau das wird kommen. Navi fürs Auto, Navi fürs Fahrrad, Navi fürs Leben. Und 80% der Menschen werden es kaufen. Bestimmt, aber ich. Du nicht, es ist gut, ja, ich auch nicht. Ja. Aber unten hat sie dann gesagt, wie ich das Radl abgestellt habe, sagt sie immer, weil ich komme immer am Abend dann heim um 22 Uhr, was weiß ich, 20, wir sind angekommen. Ah! Wir. Sie, Deppert Leonie, die mich da auf diese Spirale geschoben hat. Aber ja, sie wird wir. Nein. Wir sind angekommen. Mit dem Lothar. Das ist so lustig, wie die Wiener Linie, als die Wiener Linien es umgestellt haben, haben sie ja gesagt. Sie sind am Ziel. Also nein. Sie sind am Ziel angekommen. Sie sind am Ziel. Und ich habe dann so fantasiert, was passieren würde, wenn sie gesagt hätten, sie sind am Ende. die Apple Watch zeigt mir an, in der Früh oft, wenn ich keinen Kalendereintrag habe, heute keine Ereignisse mehr. Wie weißt du das, frage ich mich. Und noch eine blöde Geschichte, Mittagsschläfchen um, keine Ahnung, 2:10. Ich liege so 10 Minuten hoch am Kopfpolster, auf einmal wackelt es an meiner Handgelenk. Nicht bitte, sterben. Nein, bitte aufstehen, um ihr Stehziel zu erreichen. Das ist immer. Bist du ein letztes Sklaven? Ja, genau. Ist das von diesem Gesundheits-App? Ja, oder genau, was? Ja. Und dann bin ich den Hund ja. Was heißt, weil dann rennt der Hund mit dieser Deppertur herum. Und muss dann dein Bewegungsziel abarbeiten. Ja, aber der schläft ja dann immer, wenn ich schlafe. Aber dem ist das wurscht, wenn die Uhr wackelt. Also stehen ist auch Bewegung. Stehziel, ja, genau. Die sagt jetzt, wir sitzen jetzt 1:55, hätte uns schon längst 5 Minuten stehen. Stehziel, ja, genau. Ihr Stehziel erreicht. Und dann hat es noch gesagt, atmen. Das ist jetzt ein neues Update. Da steht drinnen, atmen. Man muss jetzt atmen. Und da gibt's auch ein Atemziel. Und da denke ich mir, wenn man das am Freitag, die Uhr sagt, dass ich mein Atemziel erreicht habe, ich habe die Woche geschafft, da brauche ich die Uhr nicht mehr. Ich habe offenbar überlegt. Sonntag. Man könnte das ausschalten. Einfrieren lassen. Wahnsinn. Und man könnte das sicher einstellen, wenn man beim Laufen stirbt, Herzanfall oder so, dass der irgendwen anruft und das dem erzählt. Das ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, ob das gut ist oder schlecht, aber ich glaube, das ist nicht notwendig. Für wen? Gut, meinst du jetzt? Und wenn der Özi das geopt hat? Naja, für wen der, ist die Frage, für wen. Was ist, wenn die jetzt meine Eltern anruft oder keine Ahnung. Wenn der einen Herzinfarkt kriegt. Und der, ja, weil die schlecht. Weil wir, genau. Folgeerscheinungen. Ja. Und wenn sie nichts unternehmen, werden sie wegen versuchten Totschlags verurteilt. Das kommt dann noch dazu. Genau. Ich habe mal Leute gefragt, bist du für oder gegen Herzinfarkt? was ist da? Und sie sagen immer gegen. Und wenn man dann fragt, Alternative, also von einer Baggerschaufel zerquetscht werden, dann ist es immer Herzinfarkt an erster Stelle. Entschuldige bitte, jetzt gibt es ja das nicht mehr, aber vor 20 Jahren Umfragen im Fernsehen, was ist das höchste Gut im Leben für Sie? Was glaubst du, was die Leute geantwortet haben? Herzinfarkt, Unfall, Tod. Die Gesundheit, und dann haben sie ordentlich von der Zigaretten abgezogen. Der Klassiker, ja. Mhm. Also wie man sie da hinstellen kann und so verlogen sein kann und auch noch sagt, ich bin der größte Liegenschübe auf der Welt, ja. Und sich dabei filmen fühlt's lässt. Fühlt's mich bitte, ja, genau. Fühlt's mich bitte, ja. Haben wir noch ein bisschen einen Honigwein? Und da hat sich aber nichts verändert, alles, finde ich. Nein, also wenn an der Zigaretten die Social Media anschaut, kann, hat sich da nichts verändert. Ja, aber an der Zigaretten zirkt im Fernsehen keiner mehr an. Das würde auch der Journalist richtig nicht mehr senden dürfen. Naja. Ah, noch Tee, danke. Gerne, gerne. Tina, handwerklich wird es, also wenn wir sagen, die Ausstellung beginnt jetzt Mitte Dezember. Ja, nur, dass du da 13. Dezember, glaube ich, ist die genau, da ist die Eröffnung. Wird funktionieren, wird es geben? Also ich glaube, dass sie, also was eigentlich das Schöne war, ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit und so weiter, aber ich habe natürlich ganz viele verschiedene Handwerkerinnen und Handwerker kennengelernt. Und das ist es. Mhm. Das hat einfach, das war für mich eine große Freude, einfach die Begegnung. Und was auch ganz toll ist, es gibt diverse Leute, die extra jetzt was angefertigt haben, auch für die Ausstellung. Also so, es war interessant zu sehen, wie eigentlich diese, das sind ja Profis, ich bin ja sozusagen eine sehr leidenschaftliche Amateurin auf dem Terrain. Ich bin ja keine ausgebildete Handwerkerin, also das heißt, ich kenne kein Gewerk wirklich profunde, habe da schon ein bisschen Gefühl für die Sachen, aber vieles weiß ich einfach nicht. Aber ich glaube, die Leute haben einfach gemerkt, dass ich mich ernsthaft für das Thema interessiere, dass ich versuche, das auch in seiner, auch die verschiedenen Nuancen einfach wahrzunehmen oder auch die Realitäten von denen wahrzunehmen und das so zu sehen. Und ich konnte die einfach auch dafür begeistern. Und das ist dann wieder so eine Freude. Es gibt zum Beispiel einen Goldschmied, einen Wiener, der Thomas Hauser, der wird extra speziell einen Armreif für diese, aus Gold einen Armreif machen. Und der ist zum Beispiel jemand, der gerade auch an der, also der zeigt auch, der ist so an der Schnittstelle zwischen, das heißt ja, die Ausstellung heißt ja tradiertes Können in der digitalen Welt. Und er hat jetzt einen Entwurf gemacht am Computer, dann hat er jetzt ein Modell ausdrucken lassen in Bronze. Das ist aber nicht gut genug, hat es gleich wieder verändert, nochmal ein zweites ausdrucken lassen. Die Besucher werden das auch anfassen können, das Modell. Und dann wird er diesen Armreif arbeiten. Und das ist aber nur herzustellen mit wirklich größter handwerklicher Technik. Und er hat schon in Paris gearbeitet, in New York gearbeitet und der hat es auch drauf, weil viele Leute ja zum Beispiel, wenn sie auf diese Messen gehen, auf diese Maker Faire, dann sehen sie diese Digitaldrucker und denken, ja, jetzt kann man alles ausdrucken. Aber so ist es halt nicht eigentlich. Es gibt verschiedene Sachen, die man nur halt herstellen kann, wenn man wirklich tradierte Techniken sich erarbeitet und das wirklich übt und zu einer bestimmten Vollendung bringt. Und da freue ich mich sehr, dass wir das machen wird. Und wir werden jetzt einen Film drehen, um das zu zeigen. Und damit es auch die, weil wir uns gedacht haben, die Besucher werden es sonst nicht verstehen, wenn man eine Zeichnung sieht. Also vom Computerentwurf, dann ein Modell und dann am Ende das Ding, dann denken die Leute, das kann man jetzt auch noch ausdrucken. Aber so ist es nicht. Und er ist halt in meinen Augen so ein Wanderer zwischen den Welten. Und er ist also auch exemplarisch, wie das Handwerk sich auch, muss auch sagen, das Handwerk hat sich immer verändert, manche Dinge fallen weg, aber es ist halt ein Wandel auch und das muss man nachvollziehen und ja, das ist ein Beispiel, wo ich mich wirklich sehr gefreut habe und es gibt auch einen Polsterer hier, gleich bei uns aus dem Vierten, Herr Woborski, kennt er den? Das ist vom Namen her? Ja, der hat schon die Prunkräume von der Albertina ausgestattet und der baut extra ein Bett für die Ausstellung. Um auch dem, also für die Abteilung Produktbiografien, dass man mal sieht, wie er das macht, weil ja häufig die Leute, also so ein Handwerker wie der Herr Woborski, was er den Kunden bietet, das ist höchste Individualität. Und diese Produkte sind teilweise aber immer noch wesentlich günstiger wie Luxusprodukte, weil die natürlich das ganze Marketing und die ganze Werbung kommt ja da oben drauf. Und das möchte ich halt auch unbedingt zeigen. Und er wird das Bett so bauen, dass man auf der einen Seite ist es praktisch nackt, der Rahmen, das macht er in Kooperation mit einem Tischler, mit einem Wiener. Und dann polstert er das aus. Und da sieht man dann genau, was ist da eigentlich verarbeitet von Materialien, nur Naturmaterialien. Und das finde ich halt auch, also er ist auch ein echter Könner. Und Na, ja. Ist er jetzt ein Künstler oder immer noch ein Handwerker? Wer jetzt der Goldschmied oder der Goldschmied? Ich glaube, ich finde es, weiß ich nicht, also das ist schon eine Mischung, glaube ich. Also ich finde es auch nicht so wichtig. Also ich würde mich zum Beispiel, wie soll man das Handwerk definieren, worum es da geht? Das sind alles so, das ist so ein Bereich, der auch sehr, ja, fließend ist. Was ist Kunsthandwerk? Was ist Handwerk? Ja, steuerlich wird es sicher einen Unterschied machen, ob man da in die Künstlerversicherung fällt. Ja, das sicherlich, aber das ist also für mich halt natürlich jetzt kein nicht so relevant. Aber was ist mit Sinn und Zweck? Wie Sinn und Zweck? Wie also ist der Handwerker, hat der Handwerker nicht den Anspruch, dass er sagt, dass er das muss einen Zweck erfüllen, das muss einen Sinn haben und der Künstler will vielleicht einfach der wird kein schaffen. Kein Ofenrohr quasi. Na gut, künstlerisches Ofenrohr. Naja, also was interessant ist, es gibt ja sehr viel Kunsthandwerk und ich, also bei der Ausstellung, die ich jetzt konzipiert habe, ich zeige kein Kunsthandwerk, also nichts, was praktisch einen rein dekorativen Funktion was hat. Was am Weihnachtsmarkt gezeigt werden könnte. Genau, also die Filzkugelschnitzer wird man jetzt nicht sehen in dieser Ausstellung. Es ist natürlich höchste Qualität und also ich bin da auch sehr streng. Also das ist auch, es sind fließende Bereiche, aber ich habe eigentlich schon mich bemüht, Dinge zu zeigen, die man im alltäglichen Leben nutzen kann. Und der Zahntechnik ist aber auch nicht dabei. Nein, den Zahntechniker zeige ich nicht, obwohl es im Prinzip auch ein Handwerker ist. Aber was sollte man da ausstellen? Also das wäre ja, ein Zahn, gut. Bisse. Na, weil die haben eine hohe handwerkliche. Nein, natürlich. Unfassbar absolut. Mit Materialien, die arbeiten. Ja, aber auch, indem man einen Zahn ausstellt, wie vermittelst du das dann? Also, es geht ja darum, dass ich dem. Ja, Geschichte erzählt. Das weiß ja jeder, dass der Zahntechniker einen Zahn macht. Aber was erzähle ich da genau in der Ausstellung? Ach, ist das wirklich ein Faktor? Also, man muss mit seinen Objekten was erzählen? Naja, eigentlich ist ja der. Also. Die Objekte sollen eigentlich für sich sprechen, aber natürlich gibt es auch Sachen, die man erklären muss. Zum Beispiel, ich zeige im ersten Kapitel, weil mir zum Beispiel die Ausbildung auch wahnsinnig wichtig ist, zeige ich fünf Medaillen und zwar von den WorldSkills-Teilnehmern von 2015 in Rio. Es gibt sozusagen Weltmeisterschaften des Handwerks und des Gewerbes. Und die Österreicher, obwohl es ein kleines Land ist, sind extrem erfolgreich. Und ich werde 5 Medaillen zeigen. Und daneben werde ich aber auch, also um zu zeigen, ja, es lohnt sich, wenn man in die Ausbildung investiert. Und da kann man sehr erfolgreich auch sein, weil für viele ist ja die Lehre oder eine berufliche Ausbildung ist ja eher so, naja, nur für, also es ist nicht so attraktiv. Das Image ist da, könnte da besser sein. Und das möchte ich gern damit darstellen, dass man da erfolgreich sein kann, dass man was erreichen kann und auch was Befriedigendes erreichen kann. Gleichzeitig kontrastiere ich das mit Zeichnungen aus dem Tischler-Archiv. Also das MAK hat das Archiv der Wiener Tischler. Und das zeigt zum Beispiel, auf welchem hohen Niveau man damals auch diese Ausbildung hatte. Das ist natürlich heute nicht mehr so, weil man hat ein Jahr Zeichenunterricht gehabt und die Tischler haben gemeinsam mit den Architekten gezeigt. Und das sieht man auch an den Zeichnungen. Die sind teilweise wirklich nahezu architektonisch. Und es ist schade eigentlich, dass es heute nicht mehr der Fall ist, weil das einem natürlich eine hohe ästhetische Kompetenz eigentlich verschafft, wenn man sich zeichnerisch mit historischen Modellen und Objekten eigentlich auseinandersetzt. Finde ich schade. Und das sind halt so, das sind so Sachen, die einerseits ist es sehr erfolgreich, das österreichische Handwerk. Andererseits gibt es natürlich auch Leute, die der Meinung sind, dass es partiell die Ausbildung schon verflacht ist. Zum Beispiel, ich kenne eine junge Polsterin, die hat einerseits an einer Angewandten studiert, Iva Divincenz, und hat auch eine Polsterausbildung gemacht. Und sie hat gesagt, also was man da lernt, das ist so trivial und es gibt so viele historische Techniken, die da alle nicht berücksichtigt werden. Das ist eigentlich traurig. Gut, aber das kannst du dir selbst anrechnen. Darf ich kurz fragen, ist das eine Österreicherin? Ja. Von wo ist die? Die kommt, glaube ich, ich weiß es nicht genau, die kommt aus einer Familie, die alle Polsterer waren, aber die leben hier in Wien. Aber ich weiß nicht, ob die wirklich von Wien kommen. Warum fragst du? Weil der Name? In meinem Heimatort einen Tapezierer, Polsterer gegeben hat, der Divincenz. Na, dann ist es bestimmt der. Vielleicht sind die mit der, so ist bestimmt die also Familie. Wo und woher kommst du? Aus dem Mostviertel, aus Aschbach, bei Amstetten. Also sie wohnt jetzt, glaube ich, nicht mehr, weil ihr Vater, glaube ich, hat woanders gelebt, aber der Großvater könnte das. Kann gut sein. Oder ihr Bruder, der könnte das jetzt noch haben. Ich wollte nur was sagen, die möglicherweise Verflachung der Ausbildung. Ich kenne eine Physiotherapeutin, die ist über 60 und die hat mir erzählt, sie war auch auf der Anatomie, als sie begonnen hat, als junge Frau. Und das gibt es jetzt gar nicht mehr. Ja? Also das ist so das Schnellverfahren, sich Techniken anzueignen. Und auch Aktzeichnen ist vielleicht für Polsterer ein guter Teil der Ausbildung, wenn sie also eben an der Kunsthochschule auch das lernt. Aber ist das eine Verflachung oder ist das einfach eine Verschiebung auf andere Sachen? Die müssen halt auch einiges an anderen Sachen lernen. Klar, sie müssen natürlich teilweise auch sehr viel technische Dinge lernen, eben, was früher nicht der Fall war. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, das MAG ist ja eigentlich auch als Vorbildersammlung gegründet worden. Und zum Beispiel im Victoria and Albert Museum in London sieht man immer noch viele Leute, also junge Leute, also entweder Studenten oder so, die sieht man da wirklich sitzen und zeichnen. Im MAG habe ich ehrlich gesagt in der ganzen Zeit, wo ich jetzt für das Haus schon tätig bin, oder ich bin sehr oft da, auch wenn ich mein Homeoffice habe, ich habe noch nie jemand zeichnen gesehen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe in meiner Jugend auch Zeichenunterricht genommen und Malunterricht, das schafft schon noch mal eine andere. Also man kann die Dinge anders wahrnehmen. Also so, man nimmt sie anders wahr, wenn man sich wirklich hinsetzt. Gerade auch in der heutigen Zeit, alles wird schnell fotografiert, aber man sieht ja gar nichts mehr. Und diese Vertiefung finde ich schon schön und es lehrt einen natürlich was. Ich finde es halt schade. Aber warum glaubst du, dass das bei uns nicht ist und in England schon? Also? Vielleicht hängt das auch wiederum mit der Ausbildung an der Kunsthochschule zusammen, dass da einfach mehr die Studenten, also man muss einfach auch sagen, bei der Angewandten zum Beispiel, das ist ja auch immer, ja, das sind die haben sehr viele Werkstätten eigentlich abgebaut. Sie haben die Keramikklasse abgebaut. Also es geht sehr weg. Also mein Eindruck von außen ist es, dass die Angewandte schon sehr viel mehr eigentlich in Theorie solche Geschichten geht, als anstatt, dass sie dieses Handwerkliche, obwohl die Tendenz eigentlich eine andere ist, dass sie das eigentlich forcieren und sagen, ja, aus dem Material heraus, durch dieses Arbeiten mit Material, dass man da was lernt. Da lernt man nämlich einfach was. Es gibt so viele, ich finde es auch sehr interessant, wie viele wirklich berühmte Architekten, Designerinnen und alle eine handwerkliche Ausbildung haben. Das fängt an bei Loos, der von sich selbst sagt, dass er seine Maurerlehre hat ihm eigentlich das Wichtigste gegeben. Er hat ja sein Architekturstudium nie fertig gemacht. Über Coco Chanel, die Näherin gelehrt hat. Über Mies van der Rohe, der auch eine Maurerausbildung hat. Oder Jean Prouvet, der Kunstschmied war. Aber auch bis hin zu Hella Jongerius, der holländischen Designerin, die auch Tischlerin gelernt hat. Finde ich sehr interessant einfach. Und ich glaube, wenn man so einen Bezug hat zum Material und man wirklich das kennt, dann geht man ganz anders damit um. Tja. Gibt es auch den Schatten, die Handwerker des Schattens? Also so jetzt, immer wenn ein Wi-Fi hat, wie heißt das? Wi-Fi? Wi-Fi? Du meinst Handwerker, die im Schatten stehen? Nein, oder was meinst da gibt es bei uns dieses Kursangebot von Wifi, vom Wirtschaftsförderungsinstitut. Das ist ein ganzes, wie ein Telefonbuch, du kannst alles lernen. Aber auch eben viel für so Berufe. Und da sind manchmal auch so Einzelkurse kombiniert für eine Ausbildung, für eine Berufsausbildung. Und ich denke, da kann man doch auch Einzelkurse kombinieren als auf Einbrecher. Da wäre ein Sportteil, schnell laufen dabei, da wäre also Schlösserkunde, Camouflage, also arbeiten mit dem Dunkeln. Und man kann völlig neue Kursangebote da rein durch die Kombination herstellen. Und ich meine, bei den Handwerkern gibt es sicher auch. Was war in dem Honigwein drin? nein, also das sind schon Gedanken, die ich vorher schon hatte. Das ist im Lothar immer drin. Neben einer politischen Komponente, die sicher auch interessant wäre, aber gibt es auch so die Handwerker des Schattenreiches? Also eigentlich muss die auch geben. Für die richtig bösen Dinge. Die super Einbrecher, die jetzt irgendwie. Weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, Lothar, das ist, glaube ich. An den Haaren herbeigezogen. Also, zum Beispiel Geldfälscher, das also ist ja wirklich eine hohe Kunstwertigkeit. Du gehst jetzt wirklich so weit, dass für dich der Auftragskiller auch unter Handwerker fällt? Das wäre jetzt möglicherweise, wenn man das so weit treibt, durchaus denkbar. Lothar. Aber froh, dass du erst so spät angefangen hast, das zu fragen. Schau, also jetzt ganz ehrlich, ich denke mir, das ist so, wie wenn du sagst, ist ein Messer gut oder böse. Ja, okay. Ja. Aber also ich, das Messer ist wertfrei, es kommt darauf an, was ich damit tue. Okay? Es gibt viele Leute, die wahrscheinlich den Metzger als bösen Handwerker sehen würden. Obwohl ich das ja völlig falsch finde. Ich glaube auch so, ich glaube so ein gescheiter Metzger, der hat schon auch eine Andacht und also so einen Respekt vor dem Tier, auch was er tötet und weiß, was er da eigentlich tut. So stelle ich mir das vor. Politische Komponente irgendwie? Also das Ganze, das ist ein riesenpolitisches Thema. Das ist, also ich habe gerade heute Nachmittag darüber nochmal geschrieben, weil es gibt massive Tendenzen, jetzt gerade in Österreich, die Diskussion ist wieder ganz vorangeschritten, wie weit man eigentlich die Gewerbeordnung liberalisiert. Mhm. Und ich wundere mich darüber, weil ich denke, das ist wirklich ein großer Fehler. Man hat zum Beispiel in 2004 in Deutschland die Gewerbeordnung komplett verändert und ich glaube, so in 53 Berufe hat man sozusagen freigestellt. Das heißt, man musste nicht mehr, es war nicht mehr verpflichtet, dass man ein Meister ist in diesem Gewerbe, um ein Gewerbe anzumelden. Das hatte zur Konsequenz, dass erstmal ganz viele Leute sich selbstständig gemacht haben. Die meisten sind aber Einzelunternehmen, so Einmannbetriebe geblieben. Und vor allem war es auch so, dass 60% dieser Unternehmen, die praktisch im Zuge dessen gegründet wurden, nach 5 Jahren schon nicht mehr existiert haben. Was aber noch die viel schlimmere Folge hat, es hat eine die Leute haben kein, also die Leute, die unternehmerisch tätig sind sozusagen, als in dem Zuge, die Leute haben keine Kompetenz mehr. Sie machen keine Ausbildung mehr. Zum Beispiel zwischen 1998 und 2014 hat die Anzahl der Lehrlinge von Fliesenlegern um 77% abgenommen, weil die keine Ausbildung mehr machen. Es gibt ja keinen Grund mehr. Jeder kann ja Fliesenleger werden. Und hat gleichzeitig das Handwerk extrem abgewertet. Also das hat es abgewertet. In jeder Beziehung einen Ruf verloren. Absolut. Wem nützt es? Das habe ich mich auch gefragt. Also das ist, man kann, die haben jetzt mittlerweile auch, es gab 2014, ist eine Studie dafür in Auftrag gegeben worden und die alle, natürlich, die Konsequenzen katastrophal, man hat sich irgendwie, ich weiß nicht, ich wundere mich, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, so was Idiotisches zu tun. Es ist doch logisch, wenn jeder alles machen kann, dann ist nichts mehr was wert oder keiner hat es mehr drauf. Aber alle, das ist das Großartige an Amerika, jeder kann alles machen und jeder wird Millionär. Ja, aber der Witz ist, ich habe zum Beispiel doch mit dem Interview im Zumtor eine meiner letzten Fragen. Er kennt ja diese Handwerker aus dem Bregenzer Wald sehr gut und er baut jetzt in Los Angeles ein Museum. Und habe ihn gefragt, ob er, was für Erfahrungen hat er mit den amerikanischen Handwerkern? Hat er gesagt, naja, sie wären noch in der Planungsphase, aber es gibt so, er hätte jetzt schon mit den ersten zu tun. Und da kommt und es wird halt, also das Level, was wir handwerklich hier haben, das ist bei denen sozusagen schon die Champions League. Also was bei uns Standard ist, ist bei denen Champions League. Und das ist so teuer, dass es kein Mensch mehr bezahlen kann. Und das fand ich sehr interessant. Und das hat mich nur in meiner gesamten Betrachtung eigentlich bestätigt, wie wichtig es ist, dass man sozusagen diese Qualität erhält, dass man da ganz klare Ausbildungen formuliert. Und ich kann nur sagen, Österreich wäre unklug, wenn man diese Liberalisierung jetzt da vorantreiben würde oder vielleicht den gleichen Fehler machen würde wie in Deutschland. Und in Deutschland versuchen sie jetzt schon irgendwie das wieder sozusagen rückgängig zu machen. Aber das kann man nicht so schnell machen, weil da ganze Generationen ja eigentlich an Wissen verloren gehen. Wenn man sich überlegt, 77% weniger machen die Ausbildung als Fliesenleger, ja, am Schluss sind nur noch Pfuscher unterwegs. Und man sieht das ja in Großbritannien. Also ich habe ja mit vielen Leuten auch in Großbritannien auch gesprochen, zum Beispiel mit den Leuten von Crafts Council. Die zeige ich im zweiten Kapitel und die bieten halt viele Kurse an, aber das ist viel mehr stärker in diesem Bereich Kunsthandwerk, wo die unterwegs sind. So klassische Handwerker, das kennen die gar nicht, das sieht man aber auch. Aber ich muss zwei Sachen dagegen halten. Ich habe vor 30 Jahren in Großbritannien gelebt und ich habe das total cool gefunden, dass die Leute sagen konnten, sie sind ein Plumber, wenn sie eine Ahnung davon hatten. Und ich habe das Gefühl gehabt, das war in Ordnung. Du hast in einer Polsterei gearbeitet, oder? Nein, Teppichverleger, also beim Spannteppichverlegerunternehmen habe ich schwarz gearbeitet. Und das war so der Boom, wo man eben Häuser gekauft hat, renoviert und dann für viel Geld wieder verkauft. Und das hat wunderbar funktioniert. Ich hab jetzt hier gehört im Zusammenhang mit Flüchtlingen, dass jemand gesagt hat, alle erwarten das akademische Niveau, alle wollen nur das akademische. Was dieses Land braucht, sind Hackler. Mhm. Ja, also eine Kollegin von mir hat gesagt, der Mann hat ein Schwimmbadunternehmen am Land, er findet keine Hackler. Ja, die Leute niemand wollen nicht arbeiten. Aber du redest jetzt von Hackler oder, naja, oder von Handwerkern? Ja, naja. Also Hackler sind ungelernte Arbeiter, ja. Um das jetzt einmal, außer ich habe was versäumt bei der Begriffstour. Du hast völlig recht. Zwischen Buchtel und Wuchtel. Ja. Und völlig recht. Damit sind wir jetzt. Ja, aber sind wir auch wo angekommen? Bitte? Sie sind wir auch wo angekommen, was wichtig ist. Also manuelle Arbeit. Ja, ich höre jetzt dann auch immer wieder, dass die schnell renovierten Wohnungen, wo ungelernte Leute das machen, halt ziemlicher Schrott sind. Man zahlt ja nicht viel, aber es ist ziemlicher Schrott. Ja. Und die ungelernten Arbeiter, die in meiner Wohnung gearbeitet haben, haben, wie das eine Zimmer fertig war, von der anderen Seite, weil sie da nur eine Leitung aufstemmen haben müssen, einfach wieder eingestemmt, dass das Ganze wieder ausgewollen halten müssen. Das heißt, so arbeiten Hackler. Das will ich nicht unbedingt dauernd haben, ja. Das hat mir gereicht, die paar Anfälle da. Mhm. Okay, aber im Zusammenhang mit den Flüchtlingen war es natürlich das Thema Ausbildung. Also im Grunde, dass ja, auch die, Mann, dass die, ja dass das die handwerkliche das Ausbildung. Dass sie die Möglichkeit kriegen, natürlich. Ja. Und auch Anerkennung von Ausbildung, die andere Menschen. Wenn sie natürlich ist, ausgebildet sind, ja, klar. Und Angleichbarkeit und Vergleichbarkeit. Mhm. Ich würde sagen, wir haben einen Kreis gedreht. Wenn es noch irgendwas dramatisch Dringendes gibt, was wir mitgenommen haben und besprechen müssten, wäre jetzt noch eine Gelegenheit. Wieso hast du dein Ohr freigelegt? Weil mir der Polster vom Kopfhörer schon ein bisschen drückt. Okay. War keine Maßanfertigung. Ihr habt ja alle die hochkomfortablen Kopfhörer. Ich habe so ein zweiteiliges mit einem Headset und Kopfhörer. Ja, nein, und das ist eher das Unbequemere. Also, das kann ich gut verstehen. Ja. Aber die sind sehr okay, oder? Also man kann da schon ganz gut reden. Ja, funktioniert gut. We could go on. Ja, ja, dann Tina, alles Gute für eure Ausstellung. Ja. Danke. Ja, super. Ja, und danke, dass du uns da von uns auch alles Gute Einblick gegeben hast. Ja. Ja. Dankeschön. Ja, danke euch. Danke alles für die Begleitung unserer Verkostung und unseres Gesprächs, weil deine Erfahrungen waren da schon ganz wichtig. Bitte danke, sagt man im Fußballstadion. Ja. Und danke Ingrid, dass du dabei warst und als Köstlichen Gastgeberin Tee. Auch mit chinesischem Tee und den Geschichten aus China versorgt hast. Danke. Ja, und Lothar Bodinger verabschiedet sich mit Lob und Tadel Nummer 57 über das Handwerk. Thank you.